Ob du ein Bruder bist oder eine Mutter, du bleibst am Leben, bleibst am Leben. Fühl, wie die Stadt zerbricht und jeder zittert. Am Leben bleiben, am Leben bleiben. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Finde ich gut. Ich will auch mal am Leben bleiben. Immer eine gute Sache. Hallo, und wenn ihr heute am Leben bleiben wollt, dann macht lieber kein Trinkspiel mit dem Begriff Gamergate. Sage ich euch schon mal. Ja, jetzt ist das. Schönen guten Abend. Hallo, willkommen am Jetzt bist du irgendwie rausgecuttet. Nee, hab ich noch nicht gehört. Ja, du hast Well gesagt. Welltag. Ja, Preis. Du hast schon den Preis rausgehauen. Schon gerippt. Nicht mehr live. Alex Braun hat im Chat gefragt, ob es heute einen Gast gibt. Nee, wir machen heute sowas wie das Gegenteil von einem Gast. Wir sägen einen der Weltraumaffen gleich am Anfang ab. Ja. Ich hoffe, Price kommt wieder. Nicht nur keinen Gast, sondern auch back to the roots. Ach, du meine Güte. Am Leben bleiben, Price. Ja, hoffentlich findest du den Weg zurück. Ja, wieder? Ach, ja, also. Jetzt haben wir genau wie hier. Wir sind wunderbar. Nur gespannt, um welchen Wildtag es geht. Heute ist der Welttag des Herumschreiens. Vielleicht war ich etwas zu laut ins Mikrofon und dann bin ich direkt rausgeflogen. Ist nicht so. Ja. Aber verschafft euren Emotionen mal ein bisschen Raum. Genau. Und ja, der Primal Scream ist ja quasi mittlerweile sprichwörtlich geworden. Und ja, vielleicht haben einige Gamergate-Themen, die euch zum Schreien bringen. Nee, also, wenn das so ist, geht ans Fenster, öffnet es und ruft laut, leckt mich alle am Arsch, ich mache eure Scheiße nicht mehr mit. Tja, morgen ist der Welttag des Baumes, also geht morgen in den Wald. Und das ist gut, ja. Oder wie Ribéry, der mit der Meisterschale in der Hand gerufen hat, Jubel, Jubel. Jubel, Jubel, Freu, Freu, kennt doch jeder. Super, ne? Drache ja, offiziell ja. Fragt, was ist eigentlich mit OPEX? Wurde der gecancelt? Nein, der OPEX ist ein scheues Reh, das unabhängig von uns existiert und nur hier vorbeischaut, wenn ihm danach ist. Das ist leider so. Oder leider, was heißt leider? Das ist sein Ding. Oh, vielen Dank. Ist auch nicht gerade, ich hatte einen wunderschönen Tag. Ja, danke. Jetzt habe ich ausgeladen oder so. Ja, dann schreien wir ein bisschen rum, oder was? Alte weiße Männer, die rumschreien, soll ja der heiße Scheiß sein in Berlin. Ich dachte, wir werden gesperrt dann oder so. Wenn man immer so schimpft. Okay. Alle Publicity ist gute Publicity, Mama. Im ersten Artikel geht es ja auch um jüngere Leute und nicht um alte Säcke. Dass sie eben lieber in der Vergangenheit leben würden. Jedenfalls mehr als noch vor 10 Jahren ungefähr, als die letzte ähnliche Umfrage wohl gemacht haben, sind da einige an Prozentpunkten zugekommen bei den jungen Leuten, die nicht unbedingt nach vorne gucken, sondern eher nach hinten sich nach da sehnen sozusagen. Ja, ich kann das einigermaßen nachvollziehen. Die Probleme, von denen wir jetzt stehen, vor denen standen wir noch nie oder schon gar nicht so massiv. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und viele Dinge waren dann früher schon besser, ne, sozusagen. Aber das ist doch, definieren die in dem Artikel, das habe ich den Chris schon gefragt vorhin, definieren die in dem Artikel auch irgendwie in welcher Vergangenheit diese jungen Leute wohnen? Ja, nee, die schreiben auch, dass natürlich bei den Jüngeren da eher die Kindheit und sowas gemeint ist und Schulzeit oder so. Ja, und dann ganz am Ende hat der Studienleiter vorhin noch gesagt, dass es wohl auch eine ziemlich gepamperte Generation ist. Kein Wunder sozusagen. Nein, doch. Ja, das ist der Studienleiter. Gut, die Studie ist von der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen oder so. Ja, genau. Und BAT ist dann British American Tobacco. Ne? Das ist halt, ja, weiß ich nicht, ob die, aber die finden auch nichts anderes raus als die Wahrheit sozusagen oder was sie dann eben für Antworten kriegen sozusagen. Es ist auch eine Generation, die komplett gepimpert wurde von ihren Eltern. Ja. Na ja, gut, klar wollen die zurück dahin. Ja. Nicht zurück, sondern in die Zukunft will die italienische Stadt Bologna. Die haben sich nämlich entschlossen, jetzt als allererste von den Chinesen zu lernen und ein Sozialkreditsystem einzuführen. Wem dabei irgendwie es kalten Rücken runterläuft, den kann ich durchaus verstehen. Tugendhaftes Verhalten ist das, wenn ich einem LGBT oder Straße helfe oder so? Zum Beispiel, ja. Zunächst ist die App freiwillig und sie funktioniert ganz wie ein Sozialkreditsystem aus dem Lehrbuch. Tugendhafte Bürger, die Müll trennen, die Öffis benutzen, keine Verwaltungsstrafen kassieren, werden Punkte sammeln. Welche Belohnungen man für die Punkte dann eintauschen kann, werde derzeit definiert, sagte Massimo Bugano, der am Projekt arbeitet und der Zeitung Corriere di Bologna. Ein bisschen Zeit hat die Stadtverwaltung von Bologna noch. Das Projekt soll nach dem Sommer beginnen. Der Bürger wird damit erstmals in Europa sortierbar. Er wird eingeteilt in den guten, tugendhaften Bürger und den schlechten, getadelten Bürger. Die Fragen, die darauf folgen, sind offenkundig. Also die Frage nach, wie wirkt sich das auf Meinungsäußerung aus? Und wer macht dann überhaupt noch seinen Mund aus? Auch wenn es angeblich freie Meinungsäußerung gibt, weil man ja genau weiß, es gibt soziale Nachteile. Und der französische Journalist Yannick Chatelain sagt dazu, man muss kein großer Visionär sein, um sich vorzustellen, was passieren wird. Meiner Meinung nach wird es zunächst diejenigen geben, die mitmachen werden. Das Mitmachen wird von ihren Initiatoren in einer extrem reduzierenden Weise als ein erster Beweis für den Bürgerwillen einiger dargestellt. Was die Verweigerer betrifft, so werden sie möglicherweise ausgesondert. Wo habe ich das System denn schon mal gesehen? Dass die Verweigerer ausgesondert werden und irgendwie als die Bösen hin. Irgendwo in letzter Zeit. Es will mir um Gottes Willen nicht einfallen, wo ich das gehört habe. Ja, und im Hintergrund läuft auf großer Ebene das große Projekt, das European Digital Identity Wallet, ein Projekt der EU-Kommission und Ursula von der Leyen. Hinter all den Projekten versteckt sich noch kein offizielles Sozialkreditsystem, wie jetzt in Bologna. Doch es ist ein deutlicher Schritt in die Richtung, ein kleines Feature mehr auf der App und die Sortierung der Bürger durch die Autorität kann beginnen. Zugleich entwickelt sich ein verdeckter Smartphone-Zwang. Zuerst kann der Führerschein digitalisiert werden, der analoge Ausweis wird dann aber noch akzeptiert werden, irgendwann aber nicht mehr. Dann bedeutet das Smartphone-Ausweis oder kein Führerschein. Ja, und die Kryptowährung, über die haben wir auch schon oft genug gesprochen, die dann noch im Hintergrund steht, die dann natürlich auch schön mit in dieses Wallet gepackt werden kann, wenn das sowieso erstmal etabliert ist. Wenn George Orwell nicht zensiert worden wäre, dann würde er sich wahrscheinlich jetzt aufregen. Ja, und in die gleiche Kerbe schlägt jetzt kommender Artikel. Von der Bank of International Settlements, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, in Kooperation mit Queen Maxima of the Netherlands, also Königin Maxima, ne, für maximalen Öffentlichkeitserfolg. Ja, hier werden im Endeffekt die Zentralbank Kryptowährungen gepriesen als Allheilmittel für die Armen der Welt. Weil die Armen der Welt, die sind ja so stark betroffen von den Profitinteressen von Banken und von anderen Finanzdienstleistern. Und Bargeld ist die einzige Ausweichmöglichkeit, was natürlich auch sehr schwierig ist, wegen Inflation und anderen Risiken, die ja in der Entwicklungswelt eine Rolle spielen. Bei uns natürlich gar nicht. Ne? Die ganzen Transaktionskosten von Remittances beispielsweise, wenn man im Ausland arbeitet und das Geld an die Familie zurückschickt, da zahlt man ja 15% bis zu 20% von dem, was man an Geld halt als in Anführungszeichen Bargeld durch diese Systeme schickt. Und ja, die armen Leute werden abgezockt. Und natürlich mit einer Zentralbankwährung würde das überhaupt gar nicht mehr der Fall sein. Ein sehr großes Problem sind natürlich auch fehlende Ausweispapiere und große Hürden, dass man erstmal sich ausweisen muss. Geldwäschekriterien spielen eine sehr große Rolle bei Banktransaktionen und bei internationalen Zahlungsverkehr. Und ja, das würde ja mit zentralbankgesteuerten Kryptowährungen überhaupt nicht so der Fall sein. Habe ich anders gelesen, aber gut, ne, natürlich. Ein sehr schönes Propaganda-Argument, sage ich mal. Und ja, es ist eine Chance für Entwicklungsländer, den Trend der Online-Payment-Systeme direkt zu überspringen und direkt zu Kryptowährungen zu gehen. Und natürlich sind Zentralbankwährungen sehr viel sicherer als bestehende Kryptowährungen, die aus allen Gründen, die ich gerade genannt habe, ja tatsächlich derzeit schon benutzt werden, hauptsächlich ja Bitcoin. Ja, ein schöner Vorstoß von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr in Kooperation mit dem niederländischen Königshaus. Und ach, wer hätte es gedacht, parallel tüftelt die EU an einem Bitcoin-Verbot. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass es da eine Konkurrenzsituation gäbe mit Bitcoin-Sachen. Es hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass Bitcoin, anonym ist es ja nicht, aber die Zentralbanken haben da einfach keine Regulierungsmöglichkeit. Ja, beispielsweise könnten die Zentralbanken nicht an die Ärmsten des Landes einfach mal Geld drucken und überweisen, Geld drucken in Anführungszeichen. Frage wäre natürlich, okay, ich dachte, man muss sich gar nicht ausweisen. Woher wollen die Zentralbanken denn wissen, wer die Ärmsten sind? Aber ja, natürlich sind die Gründe für ein Bitcoin-Verbot, haben überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, sondern es geht natürlich um Umweltschutz und dass das Crypto-Mining ja so viel Energie verbraucht und dass es nur ganz wenige Leute gibt, die davon überhaupt profitieren. Ja, deswegen für den Umweltschutz und für die Ärmsten der Welt verbieten wir Bitcoin und führen unsere eigene Kryptowährung ein, von der Zentralbank gesteuert. Kriege ich dann auch einen Maler an meine Stirn, mit dem ich dann bezahlen kann oder so, ne? Mit der offiziellen Währung? Machen ja, ich meine, was soll schon mit elektronisch gestützten Zahlungssystemen schiefgehen? Ja, so einiges. Ja, hier haben wir den fünften Jahresbericht von VMware, was ein Security Provider ist, und die listen einfach mal so ein paar Fakten auf. Immer mehr Finanzdienstleister, Banken und andere Leute, die mit Geldflüssen zu tun haben, stützen sich natürlich auf elektronische Systeme, nicht nur was den Zahlungstransfer angeht, sondern auch, ja, ich meine, im Büro, Arbeit in der Cloud ist ja mittlerweile Usus, ja, die Sicherheitsbedenken werden da immer fortgewischt mit, ja, wir halten ja alles aktuell und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich noch das Problem, dass diese Systeme gestört werden. Natürlich nie durch Konkurrenten, sondern nur durch böse, böse Hacker aus welches Land ist gerade böse? Nehmen wir Nordkorea. Ne? Nordkoreanische Leute, die legen die westlichen Zahlungssysteme lahm durch Portscans und andere heimtückische Methoden. Ja, 63% aller Finanzdienstleister haben im letzten Jahr teilweise Ausfälle ihrer Zahlungsverkehrsinfrastruktur gehabt, weil externe Akteure darauf Zugriff gemacht haben. Ja, dann spielt natürlich die ganzen Handelsplattformen, Wertpapierverkäufe, Derivatehandel und verschiedene andere Wertpapierhandelssysteme sind ja auch mittlerweile alle online gestützt. Da ist es natürlich ganz, ganz böse, wenn da irgendwelche Leute das System für 2-3 Sekunden lahmlegen und gleichzeitig ihre eigenen Orders reinspielen, um ja, einige Prozente Gewinn zu machen. Ist ja nicht so, dass das irgendwelche Hedgefonds oder Investmentbanker nicht machen würden. Da nennt man das Frontrunning, aber wenn das natürlich böse externe Akteure machen, dann nennt sich das Attacks that targets market strategies. Ja, Ransomware ist natürlich immer ein Problem, ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, ne? Dass immer wieder bei irgendwelchen Kryptobörsen, wo quasi die Kryptowährungen wieder in Zentralbankgeld umgetauscht werden, dass da ab und zu mal was schief läuft, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da verschwinden ja immer mal irgendwelche Wallets oder solche Sachen. Ja, dann gibt es das Phänomen, das nennt sich Island Hopping. Das heißt im Endeffekt, ja, ein Unternehmen benutzt im Büro eine cloud-basierte Software, beispielsweise Microsoft Office 360, ne? Und ja, dann, wenn ein Account gehackt wird, dann hat man ein verifiziertes E-Mail-Konto, wo man halt Links an die ganzen Arbeitskollegen schicken kann. Und dann, ja, dann ist da vielleicht Ransomware bei, beispielsweise. Und ja, nur 30% aller Finanzdienstleister haben ihr Budget für Abwehr von solchen Strategien im letzten Jahr erhöht. Eine große Rolle dabei spielt, dass ja, Banken und Versicherungsdienstleister sich dagegen versichern. Das heißt, wenn ein Schaden entsteht, zahlt die Versicherung zumindest teilweise. Und das zweite Problem ist der Reputationsschaden. Ja, weil es will ja keiner zugeben, ja, dein Konto bei uns ist nicht so ganz sicher, da hatten wir schon wieder ein Problem. Da wird das dann einfach aus den Versicherungszahlungen und ja, aus dem Eigenkapital beziehungsweise aus den Rücklagen dann einfach kurzfristig wieder erstattet. Und dementsprechend, ja, wenn man sich dagegen versichern kann, ist es ja vielleicht gar nicht so ein schlimmes Thema, nicht wahr? Die Versicherungen, die achten natürlich ja darauf, dass immer die Updates aktuell sind und da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Ja, ach ja, das digitale Dienstegesetz, das ist ja auf EU-Ebene nennt sich das Digital Single Market Strategy. Ja, das ist von, ja, wie soll man sagen, das beinhaltet alles, was online passiert. Ein Teil vom deutschen NetzDG ist da ja auch mit eingeflossen. Da geht es zum Beispiel um dass halt große und aber auch mittelgroße Social Media Unternehmen und andere Hosting-Anbieter und sowas Prozesse für das Melden von illegalen Inhalten anbieten, dass Behörden erweiterte Zugriffsrechte haben, teilweise direkt in die Systeme reingehen können, also quasi Schnittstellen bereitgestellt werden müssen, dass Behörden, wenn ihnen etwas auffällt, sei es Geldwäsche, sei es illegal, sei es ja, Hate Speech, was auch immer in dem Land gerade als illegal erklärt wurde, wenn das stattfindet, dass man gar nicht warten muss, bis die Unternehmen reagieren, sondern dass die Behörden da selber ihre Schnittstellen haben, um das Problem zu fixen. Die Unternehmen werden quasi dazu verpflichtet, dass sie mit sogenannten Trusted Flaggers zusammenarbeiten. Das ist ein Begriff, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Das sind Verbraucherorganisationen oder NGOs, also ja, irgendwelche Stiftungen. Ja, ich erinnere mich daran als Horrorvorstellung, dass die NGOs jetzt bestimmen, was im Netz gesagt werden darf und was nicht. Ja, Ja. die sollen quasi auch Schnittstellen bekommen, um illegale Inhalte systematisch aufspüren zu können, um die Behörden ein bisschen zu entlasten. Die haben natürlich keine eigenen Interessen. Ja, und diese Trusted Flaggers können dann halt priorisierte Meldungen an Behörden geben, um die bösen, bösen illegalen Inhalte quasi so schnell wie möglich zu entfernen. Know Your Customer-Prinzip kommt aus der ganzen Geldwäscheangelegenheit. Ja, es wurde ja mit das schöne digitale Grundgesetz macht euch alle sicherer und schützt euch vor Produktfälschungen, die ihr bei Amazon kauft. Wer kennt es nicht? Also ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht passiert, aber vielleicht ist das ja ein riesiges Problem, was mir persönlich nicht so ganz aufgefallen ist bisher. Aber ne, wer auf Handelsplattformen wie eBay Waren verkauft, soll sich ihnen gegenüber identifizieren nach dem Know Your Customer-Prinzip. Wie gesagt, kommt aus der Geldwäsche. Diese müssen bei den Plattformen künftig verpflichtend Informationen wie Namen, Adresse, Ausweiskopien und Bankdaten hinterlassen. Damit soll gegen Produktfälschungen und Betrug vorgegangen werden. Ja, erinnert euch gerade, wie ja, die armen Leute in den Entwicklungsländern, die sogenannten Underbanked People, davon betroffen sind, dass sie sich überall ausweisen müssen. Ist hier anscheinend nicht so ein Problem. Plattformen erhalten Transparenzauflagen. Der Einsatz automatisierter Tools wie Uploadfilter für die Moderation von Inhalten muss nicht nur eingeführt, sondern auch offengelegt werden. Und da müssen die Transparenzberichte in gewissen Abständen immer wieder rausgeben, Also wie gesagt, vielleicht kommt euch das alles vom NetzDG irgendwie bekannt vor. Sehr viel aus dem NetzDG ist hier eingeflossen. Und das hat natürlich nur den Hintergrund, dass wir armen, lieben EU-Bürger von zu offensiver Werbung abgestimmt werden. Ja, das ist ja das sogenannte Advertising Targeting. Da sind wir im Zielkreuz der Werbeindustrie. Und da will uns die EU nur vorschützen, ist klar. Ja, das mit den Sachen, die regelmäßig gemeldet werden, habe ich gerade schon gesagt. Aber was auch sehr schön ist, das wird dann geprüft von gewissen, wie nennen die hier? Ich finde es jetzt gerade nicht, wie die heißen, aber es werden dann gewisse Gremien eingerichtet, die diese Plattform immer prüfen. Kommt eine unabhängige Prüfung zu dem Schluss, dass die Plattformen keine ausreichenden Gegenmaßnahmen wählen, kann die EU Korrekturen vorschlagen und bei Nichterfüllung Strafen anordnen. Also da können die direkt in die Geschäftsprozesse von privaten Firmen eingreifen. Ja, ist ja nur zu unserem einen Guten. Und wenn man natürlich für gewisse Stiftungen oder an Universitäten ganz wichtige Forschungsarbeiten betreibt, dann brauchen die natürlich auch nochmal eine Schnittstelle, um direkt auf die Rohdaten zugreifen zu können. Natürlich alles in anonymisierter Form, zwinker, zwinker. Behörden können bei großen Plattformen einen Datenzugang für ForscherInnen anordnen. Damit will die EU bessere wissenschaftliche Erkenntnisse zu Problemen wie Hassrede und Desinformation ermöglichen. Ja. Wissenschaftliche Informationen über Hassrede. Alles wunderschön. In anderen Worten, das ist genau die Scheiße, die die Leute seit Jahren halt fordern. Na, das ist ja genau diese Scheiße, das beobachten wir ja schon seit etlichen Jahren. Ja, es ist jetzt so, wie sie auch angekündigt haben, dass sie das alles über den Verbraucherschutz durchziehen, weil es irgendwie anders nicht ging. Oder so. Vor allem, und wie oft haben wir das auf der Republika schon gehört? Genau, und zwar immer aus dem Mund von Leuten. Wir brauchen Einsicht in die Daten. Immer aus dem Mund von Leuten, die 1A eine einseitige Sicht auf alles haben. Ne? Also das ja, ist ja nicht dann halt, objektiv. Da kann man dann genau zählen, wie oft jemand Negerkuss oder Zigeunerschnitzel gesagt hat. Kann man genau sagen, guck mal, so oft, egal wer das gelesen hat oder nicht oder warum, aber so oft ist das Wort benutzt worden. Das ist struktureller Rassismus. Hier müssen wir ansetzen. Gebt uns Geld. Ja, also wie gesagt, wenn euch das alles vom NetzDG irgendwie bekannt vorkommt, das war eine große Inspiration für die Kreativen bei der EU-Kommission, die diese ganzen Sachen ja in den letzten Jahren immer wieder verfeinert haben. Da gab es ja auch verschiedene Perioden, wo Leute Rückmeldungen gegeben haben. Die Kritikpunkte, die wir ja auch alle jetzt genannt haben, die ich ja auch ein bisschen habe einfließen lassen, die sind alle weggewischt worden. Und ja, jetzt dürfen die ganzen, also das Ganze wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres komplett beschlossen. Es muss ja noch vom Parlament abgesegnet werden, vom EU-Parlament. Und dann nach 2 Jahren, glaube ich, müssen alle Mitgliedstaaten das in ihre eigene nationale Gesetzgebung übernehmen. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Hier bin ich in einem alten Artikel aufgesessen, so wie es aussieht. Habe ich vorhin auch erst gemerkt, als wir schon auf Sendung waren. Aber ich glaube, nach der ganzen deprimierenden Sachen können wir trotzdem ein bisschen lachen. Was ist das hier? Was zum Geier gucke ich mir hier an? Ich finde das eine wunderbare, also das war auch so einer der Gründe, warum ich das Ding unbedingt haben wollte. Ja, willst du es nochmal beschreiben für die Leute, die uns nur zuhören wahrscheinlich? Also wir sehen eine Art Fotomontage, wo die beiden Leute, die hier in dem Artikel befragt werden, eine Dame und der Herr Mohammed Amjahid, stehen auf einer Wiese und dort liegen lauter zersägte Denkmäler. Und Herr Amjahid steht auf einem dieser Denkmäler und sägt mit einer Motorsäge einer weiteren Denkmal, das irgendwen darstellen könnte, ich weiß nicht wen. Ein den Arm ab, während im Vordergrund eine Ente das Ganze beobachtet. Naja, die Ente ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt, ja. Aber man muss noch dazu sagen, das ganze Ding ist erschienen in Fluter. Was ist Fluter? Fluter ist so ein Magazin, was von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgegeben wird. Ach, guck. Ja. Fein. Ja. Also unser Steuergeld in Aktion für so ein Bullshit. Und die Frage, um die sie sich streiten, die beiden, ist, sollten wir Kolonialdenkmäler abreißen oder sie als Mahnmal behalten? Ach so, jetzt verstehe ich das. Er ist der mit der Säge und sie klebt die wieder zusammen. Das, ja, aber sie ist halt nicht ganz so kompetent, deswegen klebt sie manchmal auch die Arme dahin, wo die Beine sind, und den Kopf halt schon auf. Macht ja nichts. Kann man ja üben. Also die Dame sagt, der Witz ist natürlich, beide sagen, ganz schlimm, alles ganz schlimm, weiße Menschen, oje, oje. Aber das haben wir ja eigentlich auch nicht anders erwartet, nur der Mohammed möchte halt die Figuren von den Sockeln holen, die Figuren von Kolonialisten, Sklaventreibern, nee, Sklavenhändlern und Denkmäler, die Ausbeutung von nicht weißen Menschen glorifizieren, die möchte er zerstören. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, wahrscheinlich zählen die zum Beispiel Bismarck auch unter die Kolonialisten und wollen den auch weghaben. Aber ansonsten fällt jemandem von euch sowas ein? Denk mal, wo wir uns über die Menschen auf anderen Kontinenten erheben und sagen, schau mal, die haben für uns gar nicht, ich kenne keins. Wisst ihr eins? Ich weiß keins. Vielleicht wissen unsere Zuschauer eins. Das können wir dann vielleicht abreißen, dann ist vielleicht auch eine Spur. Natürlich werden die Herero und die Dame als Kronzeugen ins Feld geführt. Und dann sagt die Dame, die deutsche Dekolonialisierung ist ein Thema, das ich in Geschichtsbüchern vermisse. Da frage ich halt, welches Geschichtsbuch hast du gelesen? Tut mir leid. Also ist ja eigentlich relativ klar, wann das war mit den deutschen Kolonien, wo wir die abgeben mussten und unter welchen Umständen. Was möchtest du noch wissen? Ich glaube, Netflix ist das Geschichtsbuch, was sie gelesen hat. Ah, das kann natürlich sein. Ja. Unter allen rassistischen Übeln sind Denkmäler ziemlich leicht loszuwerden, sagt Mohammed Nassforsch. Es ist absurd, dass die an rassistischen Statuen oder Straßennamen festhalten und allein durch die Debatte um Denkmalstürme emotional getroffen sind, die Gefühle und Argumente von Rassismus betroffen wiederum einfach wegwischen. Nee. Die Gefühle und Argumente. Ja. Was die Argumente ist mein Gefühl. Oder wie? Ich weiß nicht, wenn jetzt an jeder Ecke ein Leto Vorbeck-Denkmal stehen würde. Und irgendwie ein Denkmal für zur Erinnerung an die Ausbeutung der Menschen in Deutsch-Südwestafrika oder so. Würde ich das vollkommen verstehen. Aber wo bitte gibt es denn in Deutschland ein offen rassistisches oder irgendwie so hartes Denkmal, dass es jemanden zu Tränen triggert und ihm wirklich wehtut? Gehen die am Bismarck vorbei in Hamburg, die Migranten, und weinen oder was? Also wie kleinlich muss man sein, um sich von einem fast 200 Jahre alt, toten Politiker triggern zu lassen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei Mohammed so, dass er zu häufig von den Leuten gesagt kriegt, ey Mohammed, denk doch mal nach. Und dann denkt er sich, oh nein, denk mal, muss alles weg. Denk doch mal an die Gefühle der Leute. Ja, aber danke für eure Argumente, Ziani, Sophia und Mohammed. Danke. Geht jetzt bitte wieder runter auf den Schulhof, wir haben dann gleich Kunst. Das ist politische Bildung, was ich hier habe. Politische Bildung. Das ist auch politische Bildung. Ja. Oh ja, oh. Da hatte ich richtig Spaß die Woche. Eichmann-Simulator. Ja, das ist ein Eichmann-Simulator, erklär dir mal. Ja, das erkläre ich gleich. Ja. Ja, okay. Aber allein schon, stellt euch vor, ihr surft nichts ahnt auf einer Seite rum. Jemand hat euch einen Link geschickt, einen Zuschauer, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Auf einer Seite ist gut, ne? Ich meine, das war der Lyle mal wieder, der gute alte Lyle Light, der auch aus Gamergate-Zeiten englischsprachiger Zuschauer sogar, der inzwischen soweit sich in der Szene in Deutschland auskennt, dass er mir Artikel schickt. Und da ging es um Well Played Democracy, Nasenbär, Amadeo Antonio Stiftung, den ganzen Mist. Und unten in der Ecke war eine Vorschau auf einen anderen Artikel und ich lese diesen Satz, den jetzt auch die Zuschauer sehen. Digitale Spiele, Computerspiele als Eichmann-Simulatoren. Und vor meinem geistigen Auge formen sich bereits Bilder von der Argumentation. Und ja. Ja, genau. Ich glaube, wir wissen alle schon, was die Argumentation ist. Die Argumentation ist, Spiele sind ja nicht nur ich kriege irgendwie was gezeigt oder so wie ein Film, sondern ich muss ja selber dann interagieren, mit anderen Worten. Nein, eben nicht. Nein, nein, nein, nein. Er spricht sogar den Spielen die Interaktivität ab. Spiele sind Okay. kein interaktives Medium in seiner Sicht. Weil wir nämlich, und das ist die Eichmann-Maschine, weil wir nämlich Regeln folgen, die ganz klar festgelegt sind. Also in Doom. Ja, aber ich muss doch dann was tun und Ja, die aber du tust Regeln. auch nur das, was dir befohlen worden ist von dem Spiel. Da. Ach so, ich dachte, Would das. you kindly? Aber ist das nicht diese Argumentation, dass man sagt, die Leute werden halt trainiert darauf, auf irgendwas? In diesem Fall dann aufs Ja, Gehorchen? das wird in dem Artikel auch aufgenommen. In den virtuellen Welten von Games wie Call of Duty, World War II oder Battlefield 1 werden militärische Konflikte zu einer nicht so gemeinten Handlung, einer vermeintlich lustvollen Beschäftigung oder zu einem zweckfreien Hobby, das scheinbar nur sich selbst genügt. Dabei hat das Soldatische mit Adolf Eichmann in Heiner Kipphardts Theaterstück gesprochen, auch etwas Entspannendes. Brrr, ganz, ganz komische Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen, Dr. Hans Christian Schmidt. Ganz merkwürdige. Wer kommt denn auf so ein schmales Brett? Ja. Der Ausgangspunkt der folgenden Überlegung besteht aber nicht in der Frage, ob Games in irgendeiner Weise dazu berechtigt sind, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Es geht stattdessen darum, dass dem Modus des Spielerischen eine bestimmte Einstellung oder Haltung innewohnt, eine Form der Banalität und Selbstvergessenheit, die, würde man sie auf nichtspielerische Kontexte übertragen, folgenreich sein kann. Ja, Herr Doktor, das tut keiner. Danke, Herr Genau, es ist kein Doktor. spielerischer Tschüss. Kontext. Ja, doch, er tut's. Und zwar, er tut's auf meiner Meinung nach eine unappetitliche Weise, weil einen computerspielenden Menschen in eine Reihe direkt zum Herrn Eichmann zu stellen, der einer der Verwaltungsautoren des Holocaust war. Relativierung Maximum oder so. Diese Ich Leute weiß sind so nicht, wie man fixiert, sowas ne? Aber nennen Fun ist soll. doch ein Stahlbad, dachte ich. Haben auch ganz schlaue Leute gewusst, also von daher. Und ich meine, man weiß doch, ihr selber argumentiert doch, dass fast alle spielen. Dann sind das alles, was weiß ich, über 50% der Menschen spielen, dann haben wir Ja, aber 45 das ist Millionen antifaschistisch, was die Eichmänner machen. hier in Ja. Ach. Deutschland oder was? Nee, Ja. die spielen antifaschistisches Candy Crushen. Das ist Okay, dann geht antifaschistisch. es hier in einem Absatz um America's Army. America's Army ist das einzige Oh Spiel, wo ich Mann. solche Bedenken zulassen würde, weil das ist ein Rekrutierungstool für die amerikanische Armee. Und ich halte nichts davon, Kindern irgendwie in einem Spiel halt das Ja, schmackhaft zu machen. von Das wann ist das? Von ist 2002 oder so? aber auch Ja. eine uralte war Und ich. dann mal ein halbes Jahr irgendwie Thema gewesen und dann nie wieder. Dann kommt natürlich Papers, Please vor, das er natürlich ganz toll findet. Da sage ich dann auch wieder Schachmatt-Atheist, weil auch die Spieler, die Gamer, die Bösen, die fanden Papers, Please auch alle toll und haben das gekauft. Nämlich, weil es einem die Message nicht um die Ohren geschlagen hat und gesagt hat, da schwarz, da böse, da gut, da weiß irgendwas, sondern es hat einen selber nachdenken lassen und hat ihn in eine Lage versetzt, wo man über ein gesellschaftliches Problem oder ein politisches oder vielleicht auch ein ideologisches Problem, weil Ossowska erinnert mich schon böse an eine kommunistische Diktatur, aber egal. Also das ist ein gutes Beispiel für ein Spiel, aber auch da folge ich Regeln. Wenn ich diesen Regeln nicht folge, hat das Konsequenzen und irgendwann ist das Spiel zu Ende. Auch hier bin ich in dem Korsett, was nämlich im Endeffekt das ist, worauf er hinaus will, dass du in einem Computerspiel ja keine Freiheit hast, sondern immer nur das tun kannst, was halt sowieso schon. Von allen Ja, Leuten habe ich zitiert er beim in dem Kartenspiel Artikel. Freiheit? Habe ich beim Malefiz Freiheit? Habe ich beim Mensch ärgere dich nicht Freiheit? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, natürlich. Und natürlich kommt am Ende des Artikels der Satz, warte, lass mich denken, nach Hannah Arendt und Papers, Please und nochmal dem Holocaust und Der Terminus Eichmann-Simulator soll also kein Begriff sein, um die Lust an Computerspielen zu verderben oder Games in ihrer ganzen Bandbreite moralisch zu verdammen. Er ist bewusst zugespitzt, um herauszustellen, dass Computerspiele mehr als nur abstrakte, logistische und regelgeleitete Abläufe sind. Computerspiele sind eben nicht banal, sondern unterliegen immer einem Wechselspiel aus Kontexten, Bedeutungen und Interpretationen. Der Begriff Eichmann-Simulator hilft uns dabei, das im Hinterkopf zu behalten. Und er ist ein Appell, unser kritisches Reflexionsvermögen nicht zu Beginn eines Spiels auszuschalten. Ja, sag das mal einem Fußballer. Denk ein bisschen über Marcuse nach, während du spielst. Oder vielleicht, keine Ahnung. Also es ist so, der Typ weiß offensichtlich nicht, was ein Spiel ist. Der versteht es nicht. Ich meine, sag doch mal einem Haufen junge Hunde, die sich balgen, sie sollen lieber Kant lesen oder so. Die werden auch nicht aufhören, weil Spielen halt Spaß macht. Und Spielen macht nur dann Spaß, wenn man eben den Kopf ausschalten kann. Hans, dass du keinen Zugang zu Spielen hast, das tut mir leid. Aber deswegen völlig abstruse Ideen aufzubauen und absolut fucking unappetitliche Vergleiche zu machen. Widerliche, relativierende Vergleiche zu machen. Das finde ich doch ein bisschen traurig. Ja, und on top kannst du dir halt vorstellen, wie das da läuft. Ne? Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Einer kommt in die Ecke und sagt, ja, hier, ich habe eine schöne Problematisierung Eichmann. Computerspiele Eichmann. Genau, Computerspiele rechts. Und die fallen auf die Knie und rufen Hosianna. Das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Politische fucking Bildung in Deutschland. Und die arme Hannah Arendt muss immer als Begründung herhalten. Ne? Es geht um die Haltung eines angeblichen Schreibtischtäters, der selbst vergessen und ohne moralische Skrupel die Konsequenzen seiner Handlung ausblendete und schlussendlich einen entscheidenden Anteil an der Organisation des Holocausts hatte. Computerspiele setzen eine solche Haltung in der Regel voraus. Was? Dass Alter ich den Holocaust Schwede organisiere, hat Christian. Wir denken beim Spielen nicht mehr darüber nach, was wir eigentlich tun. Wir drücken auf Knöpfe und legen Schalter um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Wir werden, wie Eichmann gesagt haben soll, ganz wie von selbst zu einem Rädchen im Getriebe. Fuck. Oh nee, das ist doch was anderes, ey. Fuck! Damit ist doch nicht die Freizeitaktivität gemeint von Spielen, ey. Das Rädchen im Getriebe ist doch was ganz anderes. Ja, ist alles MK Ultra und Training. Ja, es ist alles Gedankenverbrechen, ne? Gedankenpolizei hier. Es gab in so 80ern oder so, haben Leute wirklich auch gesagt, das trainiert die Leute dann auf den Knopf zu drücken. Später, weißt du? Weil die ganzen Computerspiele-Nerds sitzen irgendwann alle an den Rücken. Das stimmt auch alles nicht halt, ne? Ja. Tschüss, Hans-Christian. World of Hatecraft. Das ist ja mal ein geiler Titel. Er lässt sich so ein Bullshit einfallen. Na, Republika. Na, wer hätte das gedacht? Naja, eigentlich ist es das Mick Prinz und Viet Hoang von Good Gaming, Well Played Democracy Aktion und die halten hier bei der Republika diesen Vortrag namens World of Hatecraft, rechtsextremen Gaming Communities. Das haben sie doch ein paar Mal schon irgendwie ausbaldowert, dass da nichts ist in Wirklichkeit. Dass es nur einzelne Leute sind, die ein bisschen. Ja, was sie halt tun, ist wieder genau das Gleiche, was sie schon zigmal mit irgendwelchen Frontalunterstrich und dem ganzen Ding. Sie zählen. Also das Ding müsste heißen: Welt von Kirschen pflücken. Wir finden schon was, irgendwas wird ja dran sein. Weil das ist nämlich das übliche Gedöns von denen. Und sie schreiben hier, es gibt kaum einen digitalen Raum, in dem extreme Rechte fernbleibt. Auch im Gaming versucht sie Fuß zu fassen. Auf den Plattformen Steam tummeln sich Wehrmachts-Fangruppen mit NS-Symbolik im Profilbild. Auch Mit dem Angriff der Modifikation Gamer wird das alles in Ordnung Spielprojekte kommen. Sind Teil der extrem rechten Metapolitik. Ja, liebe Leute, Metapolitik, das ist das Gleiche wie, wenn ich sage Kulturmarxismus. Das bedeutet genau dasselbe. Aber wenn ihr das über die Rechten sagt, wegen irgendeinem so Nischen-Bullshit-Kram, dann ist es natürlich total relevant. Und wenn man das aber über Mainstream-Geschichten sagt von links, dann ist es natürlich nur eine Verschwörungstheorie. Längst gibt es jedoch Gegenwind von der organisierten Zivilgesellschaft. Ach, die! Ja. Also Mick Prinz, Aurelia Brandenburg und die drei anderen, die bei Kein Pixel das gegen den Faschismus mitmachen. Ja. Die immer auf jeder, die immer auch die gleichen Teile der Leute Politik auf haben irgendwelche die Tragweite des Gamings schicken. Erkannt. Und der aktuelle Präsident hat Wahlkampf auf Twitch und in Animal Crossing New Horizons gemacht. Das hat der ganz alleine rausgefunden, wie man das macht, und hat dann $10 eingezahlt und hat gesagt, hier Jungs, wir müssen auch die jungen Leute kriegen. Was ist denn denen daran so wichtig, die Gamer so niederzumachen oder Games nicht schlecht zu machen und so weiter? Was soll das? Zahlreiche, ja, aber die Wehrmacht glorifizieren oder rechtsextreme Narrative. Meint ihr damit irgendwie Erweiterungen, wo man dann die Deutschen spielen kann oder was? Ja, es sind wieder diese drei Gruppen, die sie da haben, die sie dann Kirschen pflücken halt. Dämliche Krempe wird das sein. Denn vor allem ein Studio aus Österreich versucht, durch rudimentäre Propagandaspiele das kollektive Bewusstsein zu schärfen. Die reden von diesem idiotischen Zelda Jump and Run. Genau. Ja. Dass die das Bewusstsein schärft. Was ich. Du kannst an der Gurke nicht dein Bewusstsein schärfen. Das geht nicht. Ich meine, das waren, wie gesagt, ich habe es ja gespielt, das war ein kompetent gemachtes Jump'n'Run, aber sicher nicht, ich meine, nur weil da irgendwie Sammelgegenstände rumliegen und da steht dann ein böser Spruch von Ayn Rand drin oder so, macht mich das noch nicht zum Neolibertär. Ja, nach deren Logik oder ja identitär schon. Oder was auch immer. Weil das ja aber alles auch Erziehung ist werden und sie wollen ne? ja auch Erziehung haben mit ihren Sachen. Daher steht die zweite Hälfte des Vortrags auf Bewegung aus der Gameswelt vor, die sich für Inklusion, Repräsentation und die Rechte von Minderheiten einsetzen, nämlich wir selber. Unsere ja. Freunde. Ja. Mit dem ganzen Bullshit, den wir verbreiten. We are family. Ja, es wird schon wieder super bei der Republika auf jeden Fall, wie ihr seht. Wir freuen uns drauf. Genau, und was ihr hier auch mal in diese ganzen Geschichten und so, das ist ja diese sogenannte Alt-Right-Pipeline. Und in diesem anderen Artikel, den wir jetzt hier nicht mit drin hatten, den du aber gerade angesprochen hattest, Mars schon, der wahrscheinlich geschickt wurde, da haben sie auch wieder dieses Alternative Influence Network und diesen ganzen Kram da beschrieben und alle möglichen. Muss ein böser Nazi sein, habe ich da gelesen. Alle möglichen YouTuber, die es irgendwie gibt und die da bei Gamergate. Quartering-Leute. Ja. Also wirklich, ich habe den noch nie was Rechtes sagen hören. Noch nie. Und ich habe den früher eigentlich relativ viel geguckt. Ja, und gerade ja auch. Ich habe den noch nie was Rechtes sagen. Was für den ist der weg oder was? Und der Typ hat nee, aber der wird hier als das Beispiel für die Einstiegsdroge in die Right-Wing-Bewegung praktisch in dem Artikel dargestellt. Vollkommen lächerlich. Und der hatte ja auch mit Gamergate direkt nichts zu tun. Also, oder sage ich da jetzt was Falsches? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der zu Gamergate-Zeiten irgendwie relevant war. Der ist ja dann da reingekommen in diese ganze Diskussion mit seiner Anschuldigung, dass diese Magic-Community irgendwelche Pädophilen deckt. Na, das war auch diese Sache, wo er mit bekannt geworden ist. Wenn ich mich da richtig erinnere. Weil er war ja da irgendwie bei Magic spielen. Irgendwie. Ja, der ist bekannt. Der ist richtig groß geworden, weil Wizards of the Coast ihn rausgeschmissen hat, weil er seine Meinung nicht hinterm Berg gehalten hat. Aus allen offiziellen Geschichten. Und er war ein ziemlich großer Magic-Influencer. Und das war halt von einem Tag auf den anderen vorbei. Und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich das jetzt irgendwie halt popkulturweit als ja, schon ein konservativer Kommentator, würde ich schon sagen. Aber so weit gehen, dass der Typ rechts ist, würde ich einfach nicht. Ja, und hat vor allen Dingen keinen direkten Zusammenhang mit Gamergate halt gehabt. Ja, und auch, der hat da keinen Milo Yiannopoulos zu Gast oder irgendwas. Ja, also, wenn da klare Verbindungen erkennbar wären, wenn er bei Rough Retort auftreten würde oder irgendwas, aber macht er halt nicht. Ja, und da waren natürlich auch wieder die üblichen Haltbarheiten da drin, so Sachen wie, dass das Spiel nicht bewertet gewesen ist von Quinn, ne, was ja nie jemand behauptet hat, sondern es ging ja um die Berichterstattung generell. Und das wiederum musste ja jeder einräumen. Das haben die ja von Kotaku da auch eingeräumt, dass der Grayson über die geschrieben hat. Den Grayson haben sie ja nicht genannt, aber dann als Quelle benutzt, fand ich auch lustig. Powerful Twine, Darling. Ja, und der hat ja auch über dieses Ding da mit dieser Reality-Show, wo die daran beteiligt war, hat er auch drüber geschrieben gehabt. Und dann auch ihren Patreon hat, glaube ich, auch verlinkt gehabt und lauter solche Sachen. Also. Und wen sie halt gar nicht erwähnt haben, das ist der Herr, den wir hier mal wieder sehen, Shortfett Otaku. Der hat ja allerdings einiges mit Gamergate zu tun gehabt. Bei dem ist ja damals auf dem Kanal diese Recherche erschienen über das Independent Games Fest und diese ganzen Verstrickungen da drin. Und der hat hier so ein Video gemacht über diese Alt-Right-Pipeline von ein paar Tagen, was auch sehr gutes Video ist. Ne, wo er über diese ganzen Sachen halt spricht. Und das ist auch bei den bei den Leuten, die das behaupten, da, dass sie mal in der Alt-Right-Pipeline gewesen wären und jetzt irgendwie Influencer da sind im linken Bereich YouTube. Die haben da auch Reaction-Videos zu gemacht, die ziemlich unterirdisch waren. Als verdreht und falsch dargestellt und so. Und das hier ist mal ein Beispiel auf jeden Fall von einem, der wirklich mit Gamergate zu tun hat. Der Gender Studies an der Schule hatte, ein paar Fächer, hat er auch ein paar Mal erzählt, der halt in diesem ganzen linken Spektrum total drin war. Ne? Und auch überhaupt nicht irgendwie die Leute zum Rechtsextremismus bekehren will oder so. Und total gute Videos macht immer noch. Und halt wirklich was beigetragen hat zu dieser ganzen Gamergate-Debatte, aber was sie natürlich alles nicht haben wollen, nicht sehen wollen, ausblenden wollen, weil da ging es halt um Korruption. Na, genau um die Sachen, die wir den Leuten vorgeworfen haben. Also bewiesen haben. Aber so einer wird nicht erwähnt, aber mit irgendeinem hier Andy Worski und den du gerade schon meintest, hier Quartering, Leuten, die erst Jahre später dann irgendwie da irgendwelche Videos gemacht haben. Mit denen kommen sie dann um die Ecke. So ein Dreck. Und das ist auch wieder politische Bildung gewesen, ne? Auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung. So ein Dreck. So eine Desinformation, so ein Märchen da, um da irgendwelche Zusammenhänge aufzubauen, die es nicht gibt. Und Ja, ja. aber wenn man diese Zusammenhänge schön herbeifabuliert, kann man immer weiter begründen, warum man Geld braucht. Ja, warum man das in eine Richtung nur alles sehen muss, ne? Weil was anderes gibt es ja nicht. Dass die Leute alle irgendwie für Linksextremismus angefixt werden, das passiert ja alles nicht. Ja, und hier war auch noch was, was Geld kriegt. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Aber das ist jetzt diese Woche nochmal wieder Thema geworden, hier der Hassreden-Trecker. Weil Internationale Relevanz. der hier Geld bekommen hat von so einer Stiftung und die Stiftung wiederum bekommt ihr Geld von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Open Knowledge Foundation, die wiederum auch jede Menge Geld von öffentlichen Stellen bekommt. Wenn wir mal deren hier Geschäftsbericht 2020, das ist so der neueste, den sie da auf ihrer Seite veröffentlicht haben. Und die bekommen auch von allen möglichen Stiftungen, bekommen die Geld und auch ganz viel von der Regierung für irgendwelche Projekte, wie zum Beispiel dieses Ding hier halt eben das Prototype-Projekt. Und hier hat dieser Herr Brown hier Geld für seinen Hassredentrecker bekommen und dann geht das hier schon los mit: Welche gesellschaftliche Herausforderung adressiert euer Prototyp? Viele rechtsextreme Bewegungen entwickeln sich aktuell auf sozialen Medien. So zum Beispiel Gamergate. Bö. Rechtsextreme Bewegung, ja. So zum Beispiel Aktuell, Gamergate. das ist von Gamergate wann, aber eigentlich entwickelt sich aktuell. Aktuell. Ja, schon ein, zwei Jahre her. Ich Interessant. glaube, ich Ja, weiß nicht mehr, okay. von wann das hier genau war. Auch vor Bestimmt ein, das zwei Jahr Jahren wäre her. das schon ein interessanter Satz Ja, gewesen. das auch, ja. Das wäre allem von vor 2016, also nach 2016 wäre es falsch gewesen, einfach. Verschwörungstheoretische Bewegung wie QAnon und militante Bewegung wie die Proud Boys in den USA. Ja, das Wir passt ja auch nicht stellen so das richtig. alles in eine Richtung. Leute, die glauben, dass irgendwie es einen riesigen Pädophilenring gibt, Leute mit Baseballschlägern. Und Leute, die sagen, wir wollen keine Politik in unseren Videospielen und Journalisten sollen sich bitte benehmen. Ja, keine weiteren Fragen. Und Frau Nasser. Die Mitglieder dieser Bewegung löschen oft ihre Inhalte, ändern ihre Benutzernamen und werden, in Klammern, oft vorübergehend von Social Media Plattformen gesperrt, was wir ja immer gut finden. Aber in diesem Zusammenhang wollen sie es natürlich alles dann behalten. Wir wollen den Hass behalten, aber wir wollen ihn auch löschen. Dies macht es schwieriger, sich gegen deren Aktionen zu wehren. Beispielsweise haben prominente rechtsextreme Accounts auf Twitter und Facebook ein gut dokumentiertes Muster entwickelt, um kontroverse und extremistische Inhalte an ihre FollowerInnen zu verteilen und diese dann zu löschen, bevor ModeratorInnen die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Was? So radikalisieren sie ihr Publikum und minimieren gleichzeitig die Gefahr, ihre Plattformfinanzierung oder gemäßigte UnterstützerInnen zu verlieren. Archivierung ist ein wichtiges Element, um in diesem, das stimmt allerdings. Ja, Moment mal, das habe ich aber schon von Woken genau gegensätzlich ja gelesen, dass Archivierung ganz schlimm ist. Und ja, ich habe auch bei dem Typen auf seiner Seite auch gehört, dass er Archive, Webarchive für gut und schlecht sieht. Und diesem Verhalten entgegenzuwirken, hat in vielen Fällen zu prominenten Siegen im Kampf gegen die extreme Rechte geführt. Der Hassreden-Tracker ist ein Set zusammengesetzter Software-Tools, die es von Belästigung und Hassreden in sozialen Medien betroffenen Menschen ermöglicht, Informationen über ihre Erfahrungen aufzuzeichnen und zu teilen. Sperrlisten für Twitter und andere Social-Media-Plattformen können privat kommentiert und geteilt sowie Verbindungen zwischen von ExtremistInnen betriebenen Konten identifiziert und Fälle von Hassreden in Archiven aufgezeichnet werden. Ja, ich habe auch bei ihm in der Twitter-Timeline gefunden, dass er damals bei Gamergate den Blogbot von Randy Harper geschildert hat als ganz besonders toll und muss man unbedingt benutzen. Komm, junger Geselle, ich bringe dich hinunter ins Archiv des Hasses. Dort sind die schrecklichsten Tweets der letzten 2000 Jahre. Ja, und hier schreibt er negative Energie. Er schreibt im Endeffekt, dass er das ganze Ding schon fertig hat, aber jetzt noch mal ein bisschen Geld haben möchte. Weil das ist es halt. Also verlinkt halt sozusagen ja, ein Twitter-Bot, der bestimmte Hashtags, wahrscheinlich Profile irgendwie aufzeichnet und gibt dann sofort, wenn die irgendwas twittern, reagiert er halt darauf, indem er dann die Anfrage an Webarchive schickt, die das dann archivieren. Das ist im Prinzip der ganze Trick, wofür der irgendwie 72.000 Euro oder sowas gekriegt hat. Für ein Tool, was er schon fertig hatte. Ach, was sind die früheren Versionen des Projektes wurden hauptsächlich von antifaschistischen ForscherInnen und Organisationen verwendet. Ja. Und das kannst du schreiben in deine Beschreibung und dann sagt dir so eine Stiftung, wo übrigens die Julia Reda im Vorstand sitzt, ne, wenn ihr euch noch erinnert, von Piratenpartei Julia Reda, die sitzt da mit im Vorstand als Beisitzerin, stand in dem Geschäftsbericht 2020. Obwohl diese SpezialistInnen die primäre Usergruppe des Projektes darstellen, sollen die Tools auch einer breiten, wenn gar spezifischen BenutzerInnenbasis zur Verfügung stehen. Ja, mit anderen Worten, wir lesen hier irgendwelchen Kram in eurem Kaffeesatz. Und das macht der Typ auch. Ne? Also ich habe mir halt mal so ein paar Sachen da angeguckt. Und auch der wieder. Ne? Also ich weiß es nicht, ganz viele von diesen Namen, die der da irgendwie rumgeworfen hat, sagen mir gar nichts. Vielleicht sind das auch irgendwelche Rechtsextremen. Aber die haben auch mit Gamergate oder irgendwelchen Sachen nichts zu tun. Also. Und dieses Ding von wegen, ich schreibe irgendwen an und lösche das sofort wieder. Das ist auch, sowas kenne ich von irgendwelchen Antifa-Accounts, die ich irgendwann mal am Fuß hängen hatte. Die machen das auch gerne. Aber es ist wahrscheinlich wieder ein klarer Fall von keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Projektion. Ja, und da haben wir den Herrn. Ja, da haben wir jetzt einen Artikel vom Postmillennial. Die sind ja schon voreingenommen, also die sind parteiisch, weil die auch Opfer dieser, ja, dieser Listen geworden sind, die dort, also Autoren von denen, die dieser Herr angelegt hat. Und hier wird einfach nochmal das ganze, der ganze Hintergrund auf Englisch nochmal beschrieben. Es gab, der wurde hochgelobt in der Washington Post. So hat das nochmal ein bisschen im amerikanischen Raum an Popularität gewonnen, das ganze Problem. Außer natürlich die Leute, die sich da, die da gedoxt wurden, die da harassed wurden, die da ja, persönlich Besuch von Hashtag-Aktivisten bekommen haben, die an der Tür geklingelt haben und verschiedene andere Sachen gemacht haben. Das Ganze konzentriert sich auf einen konkreten Twitter-Account. Ja, das sind im Endeffekt die Lips of TikTok. Das ist halt ein Twitter-Account gewesen, von einer Dame betrieben, die halt crazy shit zusammengesucht hat und mit Leuten geteilt hat, damit sehr viel Aufmerksamkeit in Amerika, im amerikanischen Raum bekommen hat. Ne? Joe Rogan hat die auch mal gefeatured, also hat sie zumindest mal positiv erwähnt. Und das hat sie natürlich direkt auf ein ganz anderes Niveau hochgebracht. Und hier wird einfach nochmal in dem Artikel anhand von einem Twitter-Thread beschrieben, wie dieser Herr halt auch seine Kontakte ausgenutzt hat. Er hat bei Twitter gearbeitet, hat, nachdem er aufgehört hat, bei Twitter zu arbeiten, seinen priorisierten Zugang zu den Schnittstellen weiterhin behalten. Durch dieses Projekt im Zusammenhang mit dem, mit der Deutschen Stiftung, die ja Fördergelder bekommt, wäre jetzt gedacht, hat er gegen die ganzen Richtlinien verstoßen, die Twitter normalerweise hat. Das heißt, der Zugang von ihm hätte schon längst gesperrt sein müssen. Er hat da halt auch nicht nur seinen politischen Aktivismus einfließen lassen, sondern ja, hat halt auch, wenn er persönliche Probleme mit manchen Leuten hatte, sind die dann auch auf diesen Listen gelandet. Sind teilweise zumindest online stark bombardiert worden von der Filterbubble, von der Bubble, die da aktiv gegen Nazis in Anführungszeichen oder Far-Right-Aktivisten oder sowas vorgehen will. Ist schon sehr schön, dass das auch mal ein bisschen aufbearbeitet wird. Vielleicht passiert da mal was wirklich bei Twitter was, dass halt der Zugang gesperrt wird. Großartig Konsequenzen wird der Herr nicht bekommen. Aber ja, einfach interessant, dass so ein deutsches Projekt mal wieder Vorreiterrolle weltweit hat. Ja, ähnlich wie mit dem Netz.dg, ne, was wir gerade auf europäischer Ebene haben, werden diese Methodiken halt gerne im Ausland genutzt, um im eigenen politischen Kampf, sage ich jetzt einfach mal, ja, eingesetzt zu werden. Das kommt davon, wenn man IT... Ein sehr sympathischer Herr, muss man sagen, ja. Das kommt davon, wenn man IT-Experten wie Axel Fotz hat. Ja, und hier habe ich mal rausgesucht, die Rechtfertigung quasi von ihm und das ursprüngliche, wie er das da verbreitet hat. Und er sagt halt im Endeffekt, dass er halt diesen Account, jeder Twitter-Account hat ja auch noch so eine Nummer, die dahinter steht. Und man kann dann in so einer Historie wohl nachsehen, welche Screen-Names, also welche Namen mit dieser Nummer mal verbunden waren. Und da gab es halt einen dabei, der halt den Klarnamen von der Dame enthält. Und später hat er dann noch gemeint, dass auch die Webseite wohl auf die Dame registriert wäre, auf ihren Klarnamen, irgendwie Lips of TikTok. Irgendwas kommen, was nicht, irgendwas anderes. Und deswegen ist das natürlich kein Doxing und ist es nicht verkehrt und so. Und hier ist nichts passiert, ne? Also im Endeffekt ist die Ausrede. Aber Lips auf TikTok postet weiter. Das finde ich gut. Ja, wir sind wieder da, ja. Chris, bitte, der Cyber Grombacher hat im Chat schon drauf hingewiesen. Ich möchte dich bitten, Felix Reda nicht mehr zu misgendern. Okay? Ist das so? Und bitte kein Dead Name. Ist mir noch gar nicht. Ist wirklich so, ich habe es nachgeguckt. Okay. Oha. Also wie war der Vorname? Felix. Ein bisschen tomboyisch sah die ja schon immer aus. Aber so eine Chris, mach's nicht noch schlimmer. Feministin hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so drauf ist. Ja, und die hatte mich bei Twitter jemand darauf aufmerksam gemacht, das ist auch schon eine Weile älter. Hier von der ADL. Der Anti-Defamation League. Die hatten ja auch schon mal so einen längeren Artikel. Doxing should be illegal, reporting extremist should not. Und das ist halt genau wieder diese Sache von wegen, es ist okay, wenn wir es machen. Ne? Also wir, um die Leute einzuschüchtern, irgendwie rausposaunen, wie die wirklich heißen oder so. Dann ist das natürlich richtig. Dann ist das eine Netzwerkanalyse und so. Und dann machen wir Follow the Money und diesen ganzen Scheiß, was sie da immer erzählen. Aber wenn du irgendwie sagst, ja, das und das ist vom Soros gesponsert oder weiß ich nicht was, dann ist das natürlich einfach nur eine Verschwörungstheorie und keine Ahnung, ne? Also das übliche Zeug halt. Es ist okay, wenn wir es machen, Und es ist halt nicht okay, wenn die anderen das machen. Weil wir ja hier in so einem hübschen kleinen Kampf sind und so gibt es keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, das erinnert mich irgendwie an dieses Meme. Everybody I don't like is Hitler. Kennt ihr das? Nee, auf dem fliegenden Teppich. The Children's Guide Regen. Wie war das? Arguing oder so. Ja, Red Pill. Da muss ich gleich an die Nase von Cassie J denken, aber hier bin ich fehlgeleitet worden. In 2014, Gamer Get Started, trending on Twitter, the movement that spawned would lead the resurgence of white nationalism, the election of Donald Trump, and the murder of an anti-fascist activist in Charlottesville, as well as multiple other murders and terrorist attacks across Europe and the United States. The movements. Das ist unsagbar, oder? Also das finde ich schon wirklich frech. Also die anderen sagen, ja, da gibt es Verbindungen und die hatten da Einfluss und so, aber er sagt dann, das, ja, okay. Das war direkte Folge von Gamergate, White Nationalism, Terrorism and Murder. Multiple Murders. Mehrere Morde sollen Leute wegen Gamergate begangen haben. Das ist ein Theaterstück, das soll, soweit ich es verstanden habe, in England demnächst aufgeführt werden. Man kann es unterstützen. $3,000 möchte der Mensch gerne haben. 7 Bäcker haben bisher zugeschlagen bei dem unwiderstehlichen Angebot und haben eine Gesamtsumme von 81 Pfund zusammengebracht. Ob das gut oder schlecht ist, entscheiden wir, wenn wir uns das Video angucken. Weil ich hoffe, da gehen automatische Untertitel, weil dem zuzuhören, da krieg ich einen Föhn. Ein Mann macht einen Laptop auf. Auf dem Laptop sind Störstreifen zu sehen. Dann Schnitt auf Menschen, die Molotov-Cocktails werfen. The election of Donald Trump, storming the Capitol. Ja, also Gamergate. Super, die passen ja sowas von zusammen, diese Sachen. Resurgence, ne? Of white nationalism. Was? Backlash against bla, progressive, bla, alienation of white people, doxing, Gamergate bleibt stehen alleine, ja. Gamergate war das Allerschlimmste. Ja. Oh Gott. Das war der Anfang, der Schlimmste, der Ausgang des Bösen. Oh Mann, ey. Und wenn wir Gamergate, wenn wir da irgendwen in der Zeit zurückschicken könnten, weißt du, vergiss Hitler umbringen. Vergiss Kennedy, den Attentäter auffallen, vergiss es. Wir müssen Gamergate. Wir müssen irgendwie den Baldwin dazu bringen, den Tweet nicht zu schicken. Am besten. Weil dann wäre nichts passiert. How did we get here? This is the story of Red Pill. Hey. Hello, my name is Sam Wendt and I am the writer of Red Pill. Can you tell us a bit about Red Pill? Red Pill is the story of Chris, who is a lonely young man, a little bit nerdy, who is in love with his best friend. When it becomes clear she doesn't share his feelings, he falls into pretty deep depression and ends up retreating to the internet. Stop! Also es geht um einen Jungmann. Und die Herzensdame sagt ihm, nee, da läuft nichts zwischen uns. Und dann stürzt er ab und gerät im Internet in den Sog eines neuen, lass es uns eine Bewegung nennen. Da, da, da. Prominence online is this Gamergate, which is a deeply misogynistic reaction to the presence of women in the video game industry that gets very quickly taken over by a group of neo-Nazis and used to radicalize a large number of mostly young men and eventually morph into the alt-right. Stop. Ah. Das ist jetzt Red Pill, ach so. Ja. Das ist das Theaterstück, ja. Red Pill. Also es geht um diesen Jungen, der da reingerät und auf einmal sind die Neonazis in Control. Wahrscheinlich irgendwie Röhmputsch oder sowas. Ja. Und dann haben die Gamergate halt in eine Kaderschmiede umgebaut. Sie drehen ihn in den Eichmann-Modus oder so. Ja, ja, ich denke, das hat damit zu tun, Mammon. Du bist da auf einer guten Spur. Diese. So really, Red Pill is the story of the origins of the alt-right told through the radicalization and indoctrination of both Chris as an individual and the quotes Gamergate movement more generally. Was hat Chris jetzt damit zu tun? I got rejected and I got very sad. Yeah. Oh. But a few weeks after this, when I was starting to pull myself out, I had a conversation with a friend, and she said that for a while back there, she was worried I was going to fall down the online misogyny rabbit hole. And my initial reaction to this was to be quite offended, to be honest, because how could she think I would ever do this? But then I thought about this a little more and thought, no, that wouldn't actually be that uncommon a story. So I thought, okay. Let's use fiction to play this out. let's use fiction. Das ist das, was ihr über den ganzen Kram drüber schreiben könnt. Auch liebe Bundeszentrale, ja, ja. Let's use fiction to play this out. Ja. Was ihr in eurem Hirn zirkulieren habt. Let's use fiction. Ja, ich meine, also, at the same time, tell the origin story of the alt-right. Yes, why this story now? Ja, ich glaube, wir haben den lustigen Teil. Es wird nicht besser. Es wird nur schlimmer im Endeffekt. Das ja, 81 das Schlimme Pfund ist, hat ja, irgendwer schon geboten dafür. Und es hat auch schon einen Termin nehmen, ne? Und ein Theater. Also, ja. Theater ist das von vornherein schon, ja. Ja. Das wird schon das Theater, was die ganze Zeit aufgeführt wird. Ein reines Schauspiel. Ja, und hier haben wir Elon der Musk, der sich zum, also seine Freundin nennt ihn Elon, deswegen nenne ich ihn natürlich Elon, der sich hier über Netflix auslässt. Und ja, Netflix-Shares sind ja jetzt ordentlich gefallen. Und dazu sagt Elon Musk, The Woke Mind Virus is making Netflix unwatchable. Und was hier ganz interessant war, war, dass hier Niche Gamer sich dazu meldet. Das war ja auch so eine Plattform, die auf der Pro-Gamer-Gate-Seite war. Und sagt, not just Netflix, movies in general, video games, TV, it's all infested with this current year trend for garbage for fear offending a green-haired freak next to the ban button. Nothing original anymore at all, except for media coming out of places like Japan or Korea. Ironically. Und dazu hat Elon Musk nochmal geantwortet, true. Tja. Ja. Und weil Elon Musk ja jetzt auch Twitter übernehmen will, hat hier Jana Schneider von der Welt nochmal auch einen Beitrag geschrieben, aber war ja auch bei Welt.tv mit Elon Musk Twitter-Angebot, pseudoliberale Neo-Jakobiner befürchten Aufhebung der Meinungsfreiheit. Und ihre These, die sie jetzt hier vertritt, ist quasi, dass ja die Leute ja alle meinen, so man muss diese ganze Diskussionskultur immer so gut wie möglich in irgendwelche Bahnen denken und moderieren. Und wenn dann so ein Elon Musk daherkommt und sagt, ich möchte jetzt alles gerne so weit wie möglich fassen, dann kriegen die natürlich alle Schnappatmung und Probleme. Und dann hat hier zu dem dazu passenden Artikel hat sich eine gewisse Mareile geäußert mit Hahaha. Worauf Anna Schneider sagt, schön, wenn sich die Richtigen angesprochen fühlen. Und dann sagt Mareile, hä, ich bin ein Demokratie-Ultra. Und jeder weiß ja eigentlich, dass Demokratie Regeln braucht. Ist da. Die braucht Regeln. Aber Regeln sind doch Eichmann, habe ich eben gerade gelernt. Und die in ihr wirkenden Freiheit Grenzen hat. Auch die Meinungsfreiheit. Und genau darauf hat Musk jetzt nicht so viel Bock, meint sie. Ja. Und hier haben wir die andere, Frau Bassert, die hier geschrieben hat, niemand stimmt zu, aber alle haben Angst, ihren Ruf zu verlieren, sind Sätze, die ich bei meinen Recherchen über den Einfluss der Woken-Bewegung auf Kultur, Gesellschaft und Politik wirklich regelmäßig höre. Und das hört man ja auch von den Leuten, die sie bei YouTube viel Videos machen über irgendwelche Filme und so, bei denen melden sich ja teilweise auch Leute, die jetzt an irgendwelchen so Sachen mitgearbeitet haben, die ganz schlimm woke sind und sagen halt auch alle so, ja, alle wissen eigentlich, dass das ganz furchtbar ist, aber so läuft das halt aktuell, da kann man halt nicht viel machen als Rädchen im Getriebe quasi. Weil das ist ja der Punkt, wo wir das ja wirklich haben, diese ganze politische Kunst und so, die sie an anderen Stellen ja die ganze Zeit kritisieren, die fordern sie ja dann da, wo das halt in ihrem Sinne dann ist. Und da kann natürlich auch dieses Klima gar nicht schlimm genug sein, ne? Also der Einschüchterung und so, die Leute auf Linie halten, das ist da ja alles dann vollkommen gut und klasse und soll genauso sein, ne? Ja, und insofern sehe ich das halt schon so, dass ja, dieses Ganze mit der Redefreiheit ist schon deswegen ja alleine wichtig, damit man überhaupt weiß, welche anderen Leute das überhaupt so sehen wie man selber. Das hat der Steven Pinker auch mal gemeint. Ne? Das ist halt dieses Ding, wenn das immer mehr eingeschränkt wird, dann weiß man ja auch gar nicht, dass überhaupt, wie überhaupt die Mehrheit der Leute denkt. Und wir haben ja bei diesen ganzen Sachen mit Gendersprache und diesem ganzen Zeug ja auch dieses ganze, ja, Sprache, die verändert sich halt und es ist halt im Wandel und so weiter und so fort. Und je mehr Tabus man da irgendwie aufbaut und je mehr man das da irgendwie zum einzig Wahren erhebt und auch mit Themen, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, mit Transsexualität und diesen ganzen Sachen, wo ja die Leute auch einmal alle sofort Menschenrechte berufen und das dann alles moderieren wollen und bestimmte Sachen da Sichtweisen dazu halt nicht mehr zulassen wollen, weil ja die Menschen dann leiden und es ihnen ja dann schlechter geht und deswegen muss man doch dann Rücksicht auf die nehmen und so weiter und so fort. Und die schaffen dann halt diesen Prozess, wo ja dann gerade irgendwelche Diskussionen überhaupt vollkommen unmöglich sind, aber das wollen sie ja auch so haben, ne? Also sie wollen das ja so haben, dass diese Diskussionen unmöglich sind, weil wenn diese Diskussionen geführt werden, dann werden sie ja eventuell nicht in ihrem Sinne geführt. Und das ist natürlich unter allen Umständen zu verhindern, ne? Dass diese Sachen da, nicht da will ich kurz reingrätschen, weil ich möchte nämlich auch auf keinen Fall die Leute auffordern, sich am Montag, dem 25.04. um 21 Uhr auf Twitter den Space Holsteins Abendspaziergang anzusehen und dort vielleicht auch mitzudiskutieren. Zu Gast sind Höllenaufsicht, die Dame, die wir eben hatten. Außerdem Natascha Strobel und Nicole Diekmann. Oh Gott. Ich denke, das wird ein wunderbarer Space. Also für die Leute, die dieses neue Twitter-Feature schon immer mal testen wollten, geht da nicht hin. Ja, bin ich echt mal gespannt, inwieweit die liberalen Werte von Frau Höllenaufsicht da in irgendeiner Art und Weise anspringen werden oder inwieweit man sich da sagt, so ja, die Liberalen sind ja eh alle viel zu liberal und in Wahrheit müssen wir das alles irgendwie gut moderieren und in unserem Sinne halten. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach aus Spaß hingehe und gucke, ob ich will nur wegen meinem Gamergate-Blog Handle schon gebannt werden. Ja. Ich zeigt das auch, dass man nicht unbedingt eine groß angelegte oder abgesprochene Verschwörung braucht, um alles in eine Richtung zu schieben, sozusagen. Ja, das ist so, ja. Ja, und das ist ja diese Woche auch aufgepoppt und auch da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir dieses Regenbogenportal, weil das hat nämlich Frau Giffey schon eingeführt, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da auch schon mal reingeschaut hatten. Das kommt mir total bekannt vor. War auf jeden Fall ist ja dieses Glossar aufgetaucht, wo es den Begriff Weißsein gibt. Und dann dürft ihr jetzt natürlich dreimal erraten, was es damit auf sich hat. Der Begriff Weiß beschreibt eine gesellschaftliche Position, in der Menschen nicht negativ von Rassismus betroffen sind, sondern vielmehr von diesem profitieren. Er kennt es nicht. Weiß bezieht sich dabei nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen. Weiß bezieht sich dabei nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften von Menschen. Das ist wirklich bescheuert, ne? Weiß Soll das nur für sein ein gilt Wort in unserer sein? Gesellschaft als Norm und weiße Menschen genießen, welche denn? Die keine Hautfarbe haben. Weiße Menschen genießen gegenüber Schwarzen und People of Color. Jetzt sind es schon zwei verschiedene, oder wie? BPOC. Gesellschaftliche Vorteile, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Ja, was ich auch ganz, also schlecht begründet finde. Und jedes Mal, wenn ich danach frage, nach diesen Belegen dafür, gibt es nichts. Die Reihenfolge war doch deutsche Frau, ausländische Frau, deutscher Mann, ausländischer Mann oder so, ne? Ja, da hat man mal sowas, ja, in der Regel, ja. Kann ich zwar nicht mehr genau, aber irgendwie war da mal, ja, wir Das hatten war auf mal jeden Fall ein sowas, bisschen ja. Ich überraschender, meine, als das da immer behauptet wird. was ich das eigentlich Bestürzende finde, ist die Inhaltslosigkeit des ersten Satzes. Das bezieht sich nicht auf die Hautfarbe oder sonstige Eigenschaften. Ja, worauf bezieht es sich dann? Auf das Profitieren. Und das Ja, aber ist Profitieren, so eine Eigenschaft. das werfen wir den Leuten dann wieder vor, dass sie profitieren, und das werfen wir ihnen dann vor aufgrund von der Hautfarbe, die sie ja nicht haben, weil das ist ja Es geht dieses auch Ding um halt. die Hautfarbe. Es Das ist hat ja auch, glaube selber ich. Quatsch mit der toxischen Männlichkeit. Wenn, also, wenn das in der Bevölkerung ankommt, dann wird das so verstanden, wie es da eben steht, Ja, das sozusagen. ist dieses Ding, das hatte, Und glaube ich, nicht so, wie die der, das meinen das hatte, oder glaube ich, angeblich meinen. das hatte, glaube ich, der Homo Duplex auch bei Twitter geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist halt dieses klassische Mott and Bailey-Ding, ne? Also, dass du halt ein Argument hast, was du halt gut verteidigen kannst, und dann noch ein Argument, was irgendwie Quark ist. Ne? Also in Wahrheit meinen sie halt, dass es die Hautfarbe betrifft, aber das ist natürlich schlecht, das so zu sagen. Deswegen sagen sie, es betrifft die Hautfarbe nicht, aber hinterher tun sie dann halt wieder so, als würde es dann die Hautfarbe natürlich betreffen, weil es sie dann halt betrifft. Und damit haben sie halt sich jetzt so ein Ding geschaffen, wo sie dann immer, je nachdem, wie es gerade passt, für welche Klientel man gerade spielt, halt unterschiedliche Argumente dann daraus fischen kann, und es dann halt immer passt und sie den Leuten sagen können, ja, regt euch nicht so auf, hier, das steht doch, es ist so, so und so. Ne? Also, und es ist totale, ja, es ist ein Hütchenspielertrick, habe ich das, glaube ich, auch irgendwann schon mal genannt. Ne? Es ist immer so, nee, unter diesem Hütchen ist jetzt aber kein Rassismus drunter, und Ja, die dann Hand ist schneller als das Auge. diese Der neue Jay. Fassung von Definitionen und so weiter. Das hatte der OPEX auch mit so einem schönen Begriff bezeichnet. Ich weiß noch nicht mehr. Der Aber JM im Chat sagt es auch ganz schön, die Hexen musste man auch erst im Prozess ja. überführen. Also. Ja, ist echt wahr. Passt auch gut, ja. Der Kritik an Weißen, die profitieren. Ja, keine Ahnung. Und Sehr toll dann. finde ich auch dieser Sprachratgeber. Im Gegensatz zu Schwarz ist Weiß keine empowernde Selbstbezeichnung und wird deswegen klein, manchmal auch kursiv geschrieben. Ja, Okay. aber bestimmt ist nicht ich, was mich empowert. Also nur, wirklich, also ist doch so. Also, das ist wie mit Kulturmarxismus. Die Leute sagen, das ist ein rechter Begriff. Ich sage, nee, den habe ich den Rechten weggenommen Vielleicht und bestimmt auch der benutze Rest den vom jetzt, um Satz. mich zu empowern. So Vielleicht bestimmt auch einfach. der Rest des Satzes, ob man jetzt empowered wird oder nicht. Und nicht das Wort weiß oder schwarz. Nein, der weiß ist gut, der schwarz ist gut. Ich meine, das empowert eben jeweils. Und das Gegenteil dann eben nicht. Ich meine, das hat dann jetzt gar nichts mit der Farbe zu tun, sowieso. Ja, dieses Narrativ, das da gesagt wird, die haben Vorteile und die profitieren davon. Ich meine, das Einzige, was ja mal gemacht wurde, ist, Bewerbungsunterlagen anonymisiert auswerten zu lassen. Und da ging es ja eher darum, ob ein Name ausländisch klingt. Da ging es ja nicht ums Weißsein, ob es jetzt groß oder klein geschrieben ist. Und ja, gut, bei dieser ganzen, ihr profitiert davon, ne? Ich meine, wenn diese ganze Argumentation gut ist, dann wird ja wohl bald auch irgendjemand so ein kleines Buch schreiben mit dem Titel Der ewige Weiße. Hoffen wir es mal nicht. Ja, gibt es, glaube ich, schon genug Bücher, die zwar diesen Titel nicht haben, aber implizieren. Und es ist ja auch so, dass sie gerne ein Rassenbewusstsein stärken wollen bei den Leuten. Halt, so wie das Klassenbewusstsein im Marxismus. Ne? Und sich überhaupt nicht denken, dass sie damit ja auch wieder Leute schaffen, die dann irgendwann mit diesem Rassenbewusstsein sich dann selber mal angucken. Ne? Und. Ja, dieses das Klassenbewusstsein, das ist ja auch wirklich eine ideologische Neuausrichtung gewesen. Zwar war das eher, das kam tatsächlich eher aus dem amerikanischen Raum, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns von dieser Klassenidentifikation lösen und müssen andere unterdrückte Gruppen finden, weil einfach dieses Arbeiter gegen Industrielle oder Arme gegen Reiche nicht mehr funktioniert, um die Leute politisch zu aktivieren, und deswegen müssen wir andere marginalisierte Gruppen finden, auf die wir uns konzentrieren. Was natürlich jetzt zur Folge hat, dass in den ganzen linken Kreisen in Amerika sowieso, aber hier auch, es gar nicht mehr die Rolle spielt, hast du Geld oder hast du kein Geld, sondern es geht nur darum, ja, okay, weiß sein oder nicht weiß sein, das ist hier die Frage. Ja, und die Leute haben natürlich nochmal sich ein bisschen umgeschaut hier auf der Regenbogenportalseite und dabei zum Beispiel dieses hier gefunden, mein Transkind kommt in die Pubertät. Und das ist also ein Artikel, wo man den Leuten quasi sagt, ja, gib doch deinem Kind mal Pubertätsblocker, dann kannst du das mit der Pubertät hinauszögern. Und wenn das dann irgendwie in die richtige Richtung geht, dann setzt du die halt entweder ab oder gibst denen halt das andere hier Sexualhormon, und ist doch alles prima so, überhaupt gar kein Problem. In diesem Fall können sogenannte Pubertätsblocker eine Lösung sein. Dabei handelt es sich um ein Medikament, das diese Entwicklung anhält. Nur anhält, ne? Und unumkehrbare körperliche Veränderungen, wie zum Beispiel ein Stimmbruch, erstmal verhindert. Erstmal. Ne, erst so total, du, mach das doch mal so. So, kein Ding, ne? Wenn das dann irgendwie anders sein soll, dann machen wir das wieder anders. Und voll easy. Tralala. Immer rein mit den Medikamenten. Ist doch gar kein Problem. Von der Bundesregierung, ne? Vom Familienministerium, diese Seite hier. Also zwar nicht redaktionell betrieben. Redaktionell ist irgendein anderes Ministerium hierfür zuständig. Und sie haben natürlich auch die üblichen Verbände da irgendwie dran beteiligt, die dann hier diese Artikel geschrieben haben. Das nächste Ding ist Detransition im Spannungsfeld der öffentlichen Debatte. Und ja, dreimal dürft ihr raten, in welche Richtung das geht. Jemand eine Idee? Es wird ganz schlimm missbraucht, um halt das in ein schlechtes Licht zu rücken. Gibt es viel weniger, als behauptet wird? Keine Ahnung. Ja, passt schon ganz gut. Im Endeffekt, sie setzen insofern noch einen drauf, dass sie halt meinen, dass der Wunsch, wieder zu detransitionieren, quasi von der Gesellschaft kommt, weil die zu viel Druck machen und so. Ach ja. Und sie kehren das halt komplett unter den Teppich, dass die Leute das bereuen. Das wird also so nicht angesprochen. Sie drehen das halt so hin, dass das halt geht und dass es solche Fälle gibt, und verbinden das halt mit, dass die Gesellschaft da zu viel Druck macht. Bundesregierung. Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir nur zum größten Klopper. Juhu. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Themen in der Kita. Oh, die Hütte, nee. Sie haben doch wirklich nichts hinterm Hut, diese Kinder, mit sowas in dem Alter. So ist das. Und ich meine, ja, also dieser Artikel ist natürlich so halbwegs. Da steht jetzt natürlich irgendwie nicht drin, wir müssen die Leute konfrontieren mit irgendwelchen Praktiken oder irgendwas. Und insofern liest es sich halt noch ein bisschen unverfänglich, aber im Endeffekt, wenn man halt ein bisschen nachdenkt, dann denkt man sich halt so, was hat das die Kinder überhaupt zu interessieren? Das ist irgendwas. Die spielen Papa, Mama, Kind, und dann kommt der Praktikant dazu und sagt, ich bin aber die Trans, keine Ahnung, Freundin oder sowas. Oh, wofür? Ja, was hat das die Kinder in der Kita zu interessieren überhaupt, was ihre eigenen Eltern irgendwie, wie die zustande gekommen sind oder so? Das hat die einfach nicht zu interessieren. Das interessiert die auch nicht. Das behaupte ich, die interessieren sich für Spielsachen und für Bauen und für Sachen nachspielen und so. Ja, das meinen sie natürlich. Werden denen eher so nahe gebracht. Das meinen sie natürlich auch. Allerdings finde ich das noch eine etwas bessere Argumentation als das, was gerade bei dieser Don't Say Gay-Debatte in Amerika läuft. Hier wird ja gesagt, okay, die Eltern der Kinder könnten so einen Hintergrund haben. In Amerika bezieht sich das ja auf die Pädagogen selber. ne, die halt sich darüber beschweren, so ja, aber würde mich dann ja strafbar machen, wenn ich den Kindern von meinem Lebenspartner erzähle, was der für eine sexuelle Identität hat. Wo ich mir dann denke, okay, wenn das in der Familie der Kinder selber an der Tagesordnung ist, ist es eine Sache, aber wenn die Lehrer ihr Privatleben mit in den Unterricht tragen oder die Pädagogen in die Kita, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, aber das kann hier auch genauso sein. Das fällt mir. Den Kindern irgendwelche Fragen zu beantworten, ist ein ganz anderes Thema. Weil sie auf der anderen Seite ja auch natürlich an die Spielsachen und sowas wieder ran wollen. Ne? Also das muss alles geändert werden natürlich, weil das ja einfach nur von der Gesellschaft ist und so. Und insofern haben wir ja halt schon den Auftrag, irgendwie rumzubasteln auch. Die werden einfach das älteste Vogue-Argument von allen aus der Kiste holen. Der Lehrer möchte sich halt in der Klasse repräsentiert sehen. Ja. Und deswegen ermutigt er Kinder, so wie er zu sein. Ist doch was ganz Natürliches, oder? Also hier reden wir ja von der Kita. Ja, oder dann halt der Kindergartenonkel oder die Kindergartentante. Oh Mann, ey. Aber ja, Bundesregierung. Und da steht er halt auch jetzt nicht erst seit gestern da drin, ne? Also, soweit ich das sagen kann, ist das alles noch von der GVI. Ich bin da mal ins Archiv gegangen. Ach ja, stimmt. Ah, das habe ich ganz vergessen. Das muss ich euch jetzt nochmal schnell zeigen. Ich habe nämlich im Archiv auch gefunden, wohin diese Seite früher verlinkt hat. Weil die haben diese Domain wohl übernommen. Das suche ich euch nochmal schnell raus. Oh. Das war nämlich sehr lustig. Aber auf jeden Fall, also bei der GIF-Feier hat die Seite halt ein anderes Layout gehabt. Aber ich denke mal, die Inhalte waren so ziemlich noch dieselben. Ja, aber dann gibt es Leute, die haben vor ein paar Jahren gesagt, dass jetzt, dass diese ganze Kita-Geschichte, die sie da so groß aufgezogen haben und U3-Betreuung oder so, dass das alles irgendwie die, wie soll man sagen, die Hoheit der Eltern über die Kinder ja, zerstört oder so und jetzt und dann der Staat da irgendwie Einfluss nehmen möchte, da macht er es, da nimmt Einfluss. Ne? Kann man ja nicht sagen, dass die Leute Unrecht hatten unbedingt. Das ist die Seite, wo das früher hin verlinkt hat. Ja. Schick. Irgendwas mit. Wie war das? Beratungsverordnung. Nee. Ist nur eine Werbung. Geprüfte Berater bieten in den Bereichen Karten legen, Horoskop und Wahrsagen ihre Beratung an. Das war früher beim Regenbogenportal zu finden. Egal in welcher Lebenssituation sie unsicher sind, sich nicht trauen, eine lange offene Frage zu stellen oder einfach nicht mehr wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Unsere fachkundigen Berater können ihnen helfen. Nicht das die sind so massiv finden. Gesponsert worden vom Familienministerium. Nee, das waren die früheren Domain. Das waren die früheren Domäninhaber. Ja, kleiner Scherz. Checkt mal bitte, wen von den Leuten, ich glaube, unsere Zuschauer können die gar nicht so gut sehen, vielleicht scrollen sie nochmal, wen jetzt... Von wem würdet ihr eine Internet-Wahrsage? Wo wir schon bei Wahrsagen sind. Ich von der Katze. Ja, ich würde auch wahrscheinlich, ja, das ist die einfachste Antwort. Die Katze scheidet aus. Von wem würdet ihr euch, und auch das Herz aus Stein mit den zwei Blumen scheidet auch aus. Würdet ihr lieber Maki euch die Karten legen lassen oder Hope? Oder Hellfühligkeit? Eigentlich ist es ja egal, die Karten sprechen ja. Oder ist euch nach einer ziel- und lösungsorientierten spirituellen Beratung mit Herz und? Oh, hellfühlige Kartenlegung mit Zeittendenzen. Ja, hier, kommen Sie mal zur Sache. Ich habe noch was vor. Ich lege die Karten hier nicht eine halbe Stunde. Jeder Anrufer nur einen Tipp. Ja. Ich glaube, das war auch nicht schwurbliger als das, was wir jetzt von der Bundesregierung haben. Magic Moon. Hallo, schön, dass du mich gefunden hast. Elsie, mein Name ist Magic Moon. Spitze Regenbogenportal. Wir bleiben beim Okkulten. Es ist die Wikimedia Deutschland. Eine NGO, für die so Leute wie Katharina Nukun arbeiten. Und sie haben auf ihrer Seite einen Punkt Wissensgerechtigkeit. Wissensgerechtigkeit, liebe Leute. Endlich Gerechtigkeit im Wissen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß, dass es nicht gerecht ist. Was bedeutet Wissensgerechtigkeit? Natürlich müssen in den Entwicklerteams möglichst diverse Perspektiven vertreten sein. Aber wir werden geht um KI oder was? Wenn wir nicht unser Mindset ändern, inwiefern kann eine intersektionale Perspektive auch in der Netzpolitik zu mehr Gerechtigkeit führen? Ja, erster Artikel ist irgendwas mit KI, glaube ich. Feministische Netzpolitik. Schön. Intersektionalität. Verschiedene Diskriminierungsformen. Ja, und nach der Dame kommt dann die gute Frau Roig vom Center for Intersectional Justice. Oh, mal wieder die Sache mit dem, die Gesichtserkennung erkennt ja schwarze Menschen so schlecht. Oh mein Gott. Ja, also unsere Lieblingshits. Ja. Wahnsinn. Bestimmte Formen von Wissen werden ausgeblendet. Ist ein Gemeinschaftsgut, das allen zugänglich sein sollte. Ja, hast du mal das Internet aufgemacht? Ich meine, was du wissen willst, ist da eigentlich. Wo ist dein Problem? Ja, es sind ja immer so wissenschaftliche Publikationen, ja, die kosten Geld oder so. Ja, das ist patriarchal und so. Ja, weil ja, über Bücher Geld kosten auch Geld. Vielleicht, oder? Ich meine, aber du kannst doch zu jedem Thema was rausfinden. Also das sowieso. Und klar, irgendwann, wenn du halt die gesammelten Werke von jemandem lesen willst, dann musst ja, du die jetzt bezahlen. Ja, jetzt kommt jedenfalls mein Lieblingsabsatz. In vielen Köpfen existiert dieses Bild, weil Exzellenz einen Körper hatte, ein Gesicht. Exzellenz wird mit Homogenität verbunden. Mit weißen Männern aus dem globalen Norden. Exzellent. Wer Exzellenz versus Vielfalt denkt, hat diese Norm gar nicht in Frage gestellt. Ja. Vielfalt kann Exzellenz sein, aber in der Exzellenz schwingt Verdienst mit. Das Glaubenssystem der Meritokratie. Amen. Ja. Das wird immer schlimmer aus dem Baum, die tun wir noch mehr davon rein. Gerechtigkeit, ne? Steht. Das Glaubenssystem der Meritokratie, das im diametralen Gegensatz zur Gerechtigkeit steht. Da habt ihr es, meine Irre. Damen und Herren. Das ist die Rück gewesen? Ja. Okay, ja, keine weiteren Fragen. Ein Diskurs der Meritokratie wird geführt, um Ungleichheiten und Diskriminierung zu rechtfertigen. Uns wird suggeriert, diejenigen, die im Moment sichtbar sind, die über Wissen verfügen und Wissen produzieren, haben diese Position verdient. Oh mein Gott. Ein Weg wäre, den Norden zu dezentrieren. Wenn wir uns die Weltkarte anschauen, wie die aufgebaut ist. Europa steht in der Mitte proportional viel größer dargestellt als andere Kontinente, etwa Afrika. Ja, ich sag doch, wir bleiben beim Okkulten. Was ist das für eine blödsinnige Argumentation? Die Dame war wohl noch nie in Asien oder in Amerika. Da ist nicht Europa in der Mitte bei der Welt. Ja, aber ehrlich. Aber du kannst halt einen Globus, der durch seine Pole recht klar genordet ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und da dann Kontinente verschieben, könnte zu Ungenauigkeiten auf dem Globus führen, weißt du, Emilia? Ja, und nur außerdem so passt das ja ganz gut mit diesem dicken, fetten Ozean, den wir da haben. Weil wir die Kontinente zu sehr an die Seiten rücken, dann sind die ja komplett verzeichnet. Also. Und niemand hindert ja Frau Röck dran, zu Hause einen afrikanischen Kompass zu benutzen. Ich glaube, die benutzt einiges Afrikanisches. Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, heißt ihr Buch. Genau. Unterdrückung. Ja, alles. Gerechtigkeit, Unterdrückung. Unterdrückung. Wir müssen. Fühlt sich wahrscheinlich schon wie so viel Scholl. Wir müssen den Norden dezentrieren, liebe Leute. Tja, aber es gibt ja eine Kundschaft für sowas, ne? Ich sag nur flache Erde. Ne? Müsste nur vielleicht nicht gerade der ganze Staat sein. Ne? Genau. Ist so. Flache Erde. Flacher Horizont. Ja, wenn du halt nur Antirassismus hast, sieht halt jeder Nagel wie Rassismus aus. Oder so. Ja, deswegen fand ich diesen Artikel so interessant. Den habe ich eingereicht. NGOs in der Türkei, sie wollen uns einschüchtern. Hier geht es um eine Gruppe, die explizit gegen Femizide kämpft. Und ja, wenn man in einer freiheitlichen Gesellschaft, in Anführungszeichen freiheitlichen Gesellschaft, wie wir sie erleben, wohnt und seinen Lebensmittelpunkt hat, wie man es auch immer sagen will, dann müssen sich gewisse gesellschaftliche Gruppen ja quasi ihre Unterdrückung herbeireden oder herbeischreiben. In anderen Teilen der Welt sieht das noch ein bisschen anders aus. Was allerdings auch wieder eine Sache ist, die ja hier nicht so gerne oftmals gesagt wird. Ja, weil man beschwert sich dann ja nur über Leute aus anderen Ländern und dann hat man ja nur was gegen die, sonst wird man das ja nicht machen. Aber in anderen Ländern gibt es halt Hardcore-Unterdrückung. Ja, und sowas wie der Pädagoge darf nicht von seinem Lebenspartner erzählen, ist halt schon was anderes, wie wenn in einem anderen Land direkt vom Dach geschmissen wirst für deine sexuelle Neigung. Das passiert ja in Deutschland nicht sehr häufig, zum Glück. Aber in der Türkei hat man halt eine extrem männerzentrierte Gesellschaft, was halt auch religiöse Gründe hat, sage ich jetzt mal teilweise ganz vorsichtig, ne? Und da haben solche Menschenrechtsorganisationen eine sehr ganz andere Daseinsberechtigung als hier. So, meine persönliche Meinung. Ja. Da ist es zum Beispiel so, vergangene Woche hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, dass sie ein Verfahren gegen die Antifemizidgruppe eingeleitet habe. Anlass seien Beschwerden besorgter Bürger, die der Gruppe vorwerfen, Familien zu zerstören unter dem Vorwand, sich für Frauenrechte einzusetzen. Sowas könnte man in Deutschland nicht sagen. Die Schutzbehauptung gibt es aber schon, irgendwie auch vor deutschen Gerichten, ne? Dass sie nicht gilt oder so zum Beispiel. Tja, oft geht es darum, dass sich die Frauen ihren patriarchalen Vorstellungen nicht unterwerfen wollen. Also die patriarchalischen Vorstellungen in der Türkei. Ja, was denn? Femizide sind doch patriarchale Vorstellungen oder wie verstehe ich das? Bitte? Das ist doch irgendwie um Femizid oder Femizide sind doch keine patriarchale Vorstellungen. Abgesehen davon, dass ich meine, dass es das gar nicht in der Mehrzahl geben könnte. Die Begrifflichkeit des Femizides ist natürlich angreifbar. Frauenfeindlichkeit oder ja, Männerdominanz wäre da eher passend, aber gut, ich meine, deswegen habe ich es auch genommen, weil das halt wirklich so ein sehr, wie gesagt, es ist ein Problem, dass Frauen in der Türkei unterdrückt werden und nicht so krasse Rechte haben wie wir hier, aber das wird ja nicht so oft thematisiert, wie es thematisiert wird. Das ist hier in Deutschland selber passiert. Das ist ihre Ding, ne? Das sind ihre Geschichten. Frauengruppen und LGBTI-Organisationen sind in den letzten Jahren wiederholt Ziel islamistischer Angriffe und staatlicher Repressionen gewesen. Insgesamt sei der Druck auf zivile Organisationen in der Türkei zwar nicht mehr so groß wie unmittelbar nach dem Putschversuch 2016. Putschversuch würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, aber gut, Gülen und so, ne? Sagt der Leiter der Istanbuler Heinrich-Böll-Stiftung. Ach, die Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, und dann kommen wir zu einem Punkt, den ich ja auch mal gesagt habe. Die türkische Regierung macht sich ausgerechnet eine Initiative der Vereinten Nationen gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terrororganisationen zunutze. Aha, ja, das habe ich ja gesagt, dass das ausgenutzt wird von autokratischen Staaten, um die Bevölkerung zu unterdrücken. In der Türkei werden die Frauen dadurch unterdrückt. Ja, nicht sehr schön. Da die Türkei Terrorunterstützung schwammig und weitreichend definiert, werden seit anderthalb Jahren regierungskritische Organisationen immer wieder auf ihre Finanzquellen untersucht. Dadurch wurden einige von ihnen, darunter auch Chaos, der Dachverband der LGBTI-Gruppen, monatelang lahmgelegt. Auch interessant, dass sie sich Chaos nennen. Sehr sympathischer Name. Ausländische Organisationen würden derzeit weitgehend in Ruhe gelassen. Okay. Ja, so viel zur Menschenrechtslage in der Türkei. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Femizid bezeichnen. Das ist ja eher so ein westlicher Kampfbegriff. Aber, wie gesagt, Menschenrechtsorganisationen haben in gewissen Ländern eine sehr große Daseinsberechtigung und ich würde mir wünschen, dass halt weniger über Hashtag Luxusprobleme sich mokiert wird und vielleicht ein bisschen mehr Aktivismus betrieben wird, um die Verhältnisse in anderen Ländern unseren im positiven Sinne anzugleichen. Die freiheitliche Orientierung meine ich damit. Ja, und in Schottland ist jetzt ein bisschen die Moralpanik ausgebrochen, weil es da jetzt wohl so einen Anschlag gegeben hat, wieder von einem, der sich irgendwo drüber aufgeregt hat, dass er keine Frau bekommt oder so. Und das hat es natürlich dann wieder Insel-Extremismus. Und da gab es jetzt so einen Vorstoß, dass sie jetzt die Lehrer dafür alle trainieren wollen, damit sie die Insel-Extremisten finden können. Und natürlich muss auch das als Terrorismus anerkannt werden und das darf nicht mehr abgetan werden als Einzeltaten und lauter so ein Scheiß. Also das Ding von wegen, alles hängt mit allen zusammen, oh mein Gott, sie werden uns alle töten, Hilfe, es ist eine Verschwörung. flippt aus, Leute. Insel-Training-Banda. Sie sind überall. Sie sind unter uns. Ja. Ja. Panik halt. Kann man so irrationalen Hass nicht auch ohne Training erkennen? Das erinnert mich so ein bisschen an das, Kindergärtner sollen darauf achten, ob die Kinder blond sind und Zöpfe tragen und solche Sachen, falls ihr euch noch daran erinnert. Engabe! Ja, wir kommen jetzt direkt halt hier zum Verdauen, nämlich die Reichen verdauen. Über Ostern wurde auf Twitter Heuchelei von Linken mit Einfamilienhaus beklagt. Dabei ist das ein Narrativ von Konservativen und Neoliberalen. Wer hätte es gedacht? In puncto Eat the Rich habe ich Klärungsbedarf. Die Reichen essen okay, aber wer kann die Reichen eigentlich verdauen? Welche Rezepte gibt es? Geht es um Kannibalismus oder Enteignung? Ist das ein Dumpling und gibt es das auch als Bowl? Allein der Aufmacher, da möchte ich mir schon Bleiche in die Augen schütten eigentlich, dass ich den gerade nochmal lesen muss. Ne? So, was fällt mir heute ein? Scheiße, ja, vielleicht wieder was mit Dumplings. Nee, warte mal, vielleicht über diese Bowls schreiben, die alle gerade so toll finden. Puh. Ja, Hängermehl, 5 Minuten vor Abgabetermin. Ja, und genau, und dann sagt sie, ja... Wann sind die Leute denn reich? Ja. Ist ein Einfamilienhaus schon genug? Ja. Weil es gibt ja auch Leute, die wohnen in Häusern. Und wenn man da die Mieten vergleicht, da leben die günstiger drin als ich in Berlin. Und ich weiß gar nicht, worauf sie mit dem Vergleich hinaus will. Aber sie gibt dazu uns den Hinweis, es sind keine Villen in Dahlem. Wenn einer der Zuschauer rausfindet, was sie damit meint, dann schreibt er das auf eine Postkarte und schickt die mir. Wir könnten über das Stadt-Land-Gefälle sprechen oder über Schulden, aber auch darum geht es mir nicht. Ich bin auch in keinem Haus aufgewachsen. Trotzdem sind meine Eltern nicht arm. Als Kind dachte ich, auch wer in Häusern lebt, muss reich sein. Aber damals dachte ich, auch Reiche geben immer viel Geld aus. Im Durchschnitt verdienen BVG-FahrerInnen mehr als manche JournalistInnen oder UnidozentInnen. Journalisten sind so ein prekärer Job mittlerweile. Und aber Unidozenten? Echt? Unidozenten? Ja, so Hiwi. Ja, ich kann mal mit einer Doktorandin zusammen, die hat aber schon eigentlich ganz gut verdient, auch obwohl sie da praktisch Hiwi war. Also war jetzt nicht so, dass die Leute, also die sind nicht arm geworden. Ich kenne das nur, dass sie Schwierigkeiten haben, volle Stellen zu kriegen. Naja. Ich bezweifle trotzdem, dass wir unsere regelmäßig streikenden Genossen, also die BVG-Fahrer, wirklich auf den Teller heben würden bei Eat the Rich. Solche Mythen führen dazu, dass Leute mit einem Bruttojahreseinkommen von 30.000 Euro gegen eine Vermögenssteuer sind. Weil sie denken, es würde sie treffen. Nee, die sind aus anderen Gründen dagegen, aus politischen, genau wie du aus politischen dafür bist. Also auch aus rechnerischen. Der Mittelstand solidarisiert sich lieber mit dem Chefinnen als mit jenen, die wir selbst auch ausgebeutet werden. Kein Wunder, dass die FDP bei ErstwählerInnen so punktet. Das Problem sind nicht die hässlichen Einfamilienhäuser, sondern das falsche Verständnis von und somit die Überidentifikation mit Reichen. Genauso habe ich auch geguckt, wie ihr gerade guckt. Okay. Ich glaube, ich gucke so wie der Typ da über dem Bild von Hengame. Ja, was soll das überhaupt darstellen? Keine Ahnung. Ja, was soll das darstellen? Genau. Fragen, die wir uns stellen, aber keine Antwort darauf haben. Was will der Künstler? Also ich glaube, sie versucht halt zu diskutieren, ab wann man gegessen wird. oder ob ein Einfamilienhaus dafür schon reicht oder ob das nur einer von den Faktoren ist, ob man auf den Grill kommt oder nicht. Ja, denke mir, meine Damen und Herren. Ich hatte, glaube ich, einfach nur Hunger, während sie das geschrieben hat. Kann hat einen, an ein Lebkuchenhaus gedacht oder so. Ja. Jetzt könnte ich ganze Menschen essen, hat sie gedacht. Achso, hier ist die Linke, ist implodiert offensichtlich. Habe ich mitgebracht, ich habe keinen wiedererkannt. Ja, ich weiß gar nicht so genau, wieso. Also ein angebliches Sexismus-Skandale, dann ist die Vorsitzende zurückgetreten. Ja, größtenteils natürlich deswegen, weil sie in letzter Zeit so erfolglos waren. Ne? Okay, und das ist jetzt aber ziemlich plötzlich dann losgetreten. Naja, wegen diesem furchtbaren Ergebnis jetzt bei der Saarlandwahl, wo sie ja ursprünglich mal die stärkste Fraktion in ganz Westdeutschland hatten. Was ja überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sie den Oscar Lafontaine geschasst haben. Hatte gar nichts damit zu tun. Und jetzt sind sie nicht mehr vertreten. Ne? Die Dings kamen doch da auch her aus dem Saarland, die... Die ist doch Vertraute von dem Ramelow aus Thüringen. Ja, genau. Nee, hier, die Wagenknecht. Ach so, ja, die ist bestimmt übergesiedelt wegen dem Oscar oder was, ne? Ich meine, die war vorher in NRW. Aber ja, ich mich auch nicht festlegen wollen. Ja, ich glaube... Ja, oder ich erinnere mich da falsch. Aber dachte, ja, ich habe nur den einen, das mit diesem. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt halt der letzte Punkt sozusagen. Und dann gab es jetzt noch diesen Skandal, wo ein ehemaliger Lebensgefährte von dieser anderen Vorsitzenden, also nicht der Welso, sondern der Wiesler, die ja in Hessen irgendwie über 10 Jahre die Fraktionsvorsitzende wohl war von der Linkspartei, der wird jetzt vorgeworfen, sie hätte es vertuscht, dass ihr Lebensgefährte irgendwie eine Beziehung hatte mit einer Minderjährigen. Ja, so ein komisches, schmutziges Wäschegewäsche da. Und ja, irgendwelche anderen Sachen natürlich dann auch wieder, weil wo ja eine so eine Sache ist, da kommen ja dann immer noch andere Leute, die irgendwas meinen. Und ja, aber die Wiesler behauptet halt, sie hätte da nichts von gewusst. Im Endeffekt, also sie hat wohl mit dieser Dame da irgendwie schon irgendwie zu tun gehabt, aber nichts von irgendwelchem Unterdruck setzen oder so. Ja, also. Ja, es geht ja jetzt noch viel weiter. Sie haben angeblich schon bundesweit irgendwie 30, 40 Fälle oder so, die sie gemeldet haben. Und was der Teufel nicht was. Die zerlegen sich da richtig dran, ne? Und das ist ja auch wieder so ein Ding. Diese Leute, die reden ja normalerweise halt immer ständig. Solche Sachen, die werden ja von denen immer gebracht, einfach so. Und dann man sagt, ja, hier, es gibt dieses und jedes. Und was dann die Leute dann natürlich dann hinterher da rein interpretieren sollen, ist, mit dieser wunderbaren linken Ideologie würde es das alles nicht geben. Ne? Und jetzt siehst du ja halt, bei diesen Leuten, da ist sowas erst richtig da im Gange. Also wenn du das mal vergleichst mit so einem Rainer Brüderle, der ja unglaublich furchtbar war und deswegen die FDP unwählbar und was weiß ich nicht was, das, was sie dem vorwerfen konnten, was der halt gemacht hat, war, er hat irgendwas gesagt, von wegen, sie können ein Dürndl ausfüllen oder so, zu dieser einen Tante von Weiß Magazin. Und das war alles. Ja. Und irgendwie, nehmen Sie meine Tanzkarte an oder irgendwie so. Und das war alles. Und hier hast du jetzt irgendwelche Geschichten, wo die Leute da wirklich irgendwie Affären hatten und so ein Zeug. Und mit Machtmissbrauch und keine Ahnung wie was. Und in dem einen Artikel stand irgendwas drin, von wegen irgendwelche Jugendgenossinnen wird irgendwie angeboten, dass man ihnen weiterhilft oder so. Solche Sachen. Und das kenne ich jetzt von diesen furchtbar schlimmen Sexisten von der CDU oder von der FDP oder so eher nicht. Aber bei diesen Linken scheint das irgendwie so zu sein. Aber das sind die ja, das die ganze Zeit immer, die ganze Zeit immer behaupten, dass das bei ihnen gerade nicht so ist, aber bei allen anderen. Ne? Ja, wir haben sich angeblich ja welche gemeldet, die ja irgendwie was zu beklagen hätten oder so. Und ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe bei der Linken schon mal mitgemacht, ja, hier bei uns. Und das habe ich zwar nicht lange ausgehalten, aber ich kann mich sehr gut an einen Abend erinnern, an dem es darum ging, jetzt irgendwelche Pöstchen zu verteilen oder so. Es waren 35 oder 40 Männer im Raum, 4 Frauen. Alle 4 Frauen haben ihren Posten gekriegt. Die wollten aber auch, drei davon wollten auf gar keinen Fall irgendwas machen eigentlich. So haben die das nötig, in der Linken sich hochzuschlafen. Das ist doch lachhaft. Weißt du, ich meine? Also das ja, ist doch Quatsch, das braucht man doch gar nicht. Ja, aber naja, also diese Geschichte ist ja nochmal was anderes. Irgendwelche scheiß Mandate, wo du dann auch Pflanz einschätzen kriegst. Ich glaube, es geht eher um so Sachen wie, du kannst hier bei der Fraktion arbeiten oder so, wo du eine Vollstelle hast mit einem richtigen Gehalt oder solche Sachen. Ne? Das denke ich mal vielleicht eher. Hm. Ja, okay. Das kann natürlich aber sein. Das, was du beschreibst mit diesen Ehrenamtsposten, das kenne ich von anderen Gruppen natürlich auch, dass man da die Frauen natürlich alle ganz vorne hinstellen muss, ansonsten ist man ja sexistisch. Ja, das ja ist genau, mit so einem Kackspruch, wie sieht das denn sonst aus? Oder so? Ja, unmöglich, genau. Ja. Ja, und dass sie den Kontakt zu normalen Leuten verloren haben, so genau so kann man das vor. Ja, das ist ja im Prinzip der zweite Artikel. Ja, das war das mit dem Kontakt zu den normalen Leuten, das war ein Zitat von diesem Di Masio, hieß er, glaube ich. Ne? Das war der Finanzexperte irgendwie von der Linksfraktion. Der hat auch gute Sprüche abgelassen eigentlich, ne? Und der hatte jetzt, den zitieren sie halt in dem Artikel, von dem haben sie halt ein Statement eingeholt und der hat halt gemeint, er würde da auch immer weniger verstehen und die Leute hätten den Kontakt mit den normalen Leuten verloren, ja. Ja, ich will erstmal gar kein politisches Amt oder was er gesagt hat, ne, ich habe die Schnauze voll oder so. Ja, genau, er hat die Schnauze voll, ja. Politik ist ein dreckiges Geschäft oder so, was er gesagt. Ja, und über diese Sache hier bin ich jetzt die Woche über gestoßen, das ist diese Frau Nasa von diesem Brand New Bundestag, wenn ihr euch erinnert, das war ja diese Geschichte, wo sie da so ein paar Leute von, ich glaube, SPD und Grünen irgendwie da hochgehypt haben, dass die ja jetzt so progressiv sind und so. Das war die Dame, die immer Cupcakes backt. Und die ist hier zu sehen auf diesem Foto hier hinter dem Banner, dem dicken Logo antifaschistische Aktion. Bitte Ruhe bewahren, Antifa bei der Arbeit. Und das ist hier irgendwie eine Sitzung von den Jusos in Chemnitz. Und das ist eine Bundestagsabgeordnete. Das ist eine Bundestagsabgeordnete vom progressiven Lager hinter dem Logo von einer 100 Jahre alten KPD-Schlägertruppe. Mhm. Aber alles natürlich nicht weiter der Rede wert, weil wir sind ja hier in Deutschland. Sie wollte nur einen Kaffee holen, ja. Mhm. Und nur der Rechtsextremismus ist hier ein Problem und der überzeugt die Leute alle davon, von sich, weil er so unglaublich cool ist und überhaupt niemand wird irgendwie zum Linksextremismus irgendwie überzeugt, weil das ja nur bedeutet, freundlich zu den Leuten zu sein und gegen die Bösen, für Gerechtigkeit. Hat die eigentlich zum Abschluss einen Blumenstrauß gekriegt, die Henning Welso, oder hat die keinen gekriegt, weil die Angst hatten, dass sie den hinwirft? Das weiß ich nicht. Ist nicht überliefert. Ja, ja, es ist schon sehr seltsam. Ne? Ich meine, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe da nicht besonders viele Sympathien für die Altkommunisten, aber zumindest in bestimmten Themen waren sie konsequent, was diese ganze Friedensbewegung angegangen ist. Ja, die Zeiten sind vorbei. Hier haben wir einen Artikel von einem strammen Marxisten, würde ich mal sagen, der auch nicht vor gewissen politischen Agitationsmethoden zurückschrecken würde. Als Beispiel kann ich einfach mal ein Zitat geben aus dem relativ langen Artikel, dass im Endeffekt wird gesagt, früher waren die Leute noch ein bisschen aktiver, militanter bei ihrer Friedenspropagation, dass man sich quasi mit dem Feindbild identifiziert hat, meinte die antiimperialistische Solidaritätsbewegung der späten 60er Jahre in ihrem Kampf gegen den Vietnamkrieg noch eine Kombattantenseite einnehmen zu können und skandierte Ho, Ho, Ho Chi Minh. So fehlte es der Antikriegsbewegung an einem Identifikationsobjekt. Das konnten die Taliban oder die Al-Qaida-Gruppen freilich nicht sein. So. Also einfach nur, so tickt der Autor. Umso interessanter halt, wie er die ganze Sache hier in dem Artikel seit 2001 das ganze Kriegsgeschehen eben kommentiert. 2001 begann die Bombardierung von Afghanistan. Zivilisation versus Barbarei. Freie Welt gegen unfreien Islam. Kreuzzug versus Heiliger Krieg. Mit der Konstruktion des US-amerikanischen Wir soll die Zerrissenheit der US-Gesellschaft vergessen gemacht werden. Und so wurde quasi die Friedensbewegung seiner Meinung nach zersplittert, dass trotz den offensichtlichen Lügen und Täuschungen, die den Krieg gegen den Irak 2003 vorbereitet haben, ja, im Endeffekt gesagt wurde, wenn man gegen den Krieg ist, dann ist man ja nicht wirklich für den Frieden, sondern man ist nur amerikafeindlich und da ist ein sehr großer Teil der Friedensbewegung abgesprungen, seiner Meinung nach. Da der Islamismus, der ideologisch die für die Anschläge von 9/11 verantwortlich, der Islamismus, der ideologisch die für die Anschläge von 9/11 verantwortliche Gruppe Al-Qaida antrieb, stellte für viele Linke und Friedensfreunde eine gehörige Überforderung dar. Man konnte sich ja nicht wirklich auf die Seite von denen stellen. Ja, dann ein weiterer Aspekt war, dass man halt nicht mehr militant die Gegenseite vertreten durfte, konnte, es nicht rechtfertigen konnte. In der Frage nach dem Cui Bono steckt allerdings auch ein aufklärerischer Skeptizismus. Bei aller Kritik von Verschwörungstheorien darf nicht vergessen werden, dass jeder Krieg nicht nur im 20. Jahrhundert mittels einer im späteren Verlauf der Geschichte aufgedeckten Praxis der Verschwörung der Herrschenden vorbereitet wurde. Über den Gegner Lügen streuen, die Öffentlichkeit täuschen, Kriegspläne aushecken. Aber das ist ja das Problem, weil Cui Bono darf man nicht mehr sagen, Rüstungsbetriebe sind böse und sowas. Dann wird man ja direkt mit allen anderen Verschwörungstheoretikern unter einen Hut gesteckt. Ja, also man ist nicht für den Frieden, sondern man ist gegen Amerika und man ist ein Verschwörungstheoretiker. Weitere Zersplitterung, ja. Wer sich in Frankreich und Deutschland als Teil der Friedensbewegung auf die Straße begab, setzte sich der Gefahr aus, nicht mehr unterschieden zu werden von denjenigen, die chauvinistisch motiviert das Ende der amerikanischen Hegemonie verkünden und eine Stärkung der europäischen oder nationalstaatlichen Position verlangen. Also, Nazis, wenn man für den Frieden ist. So wird im Endeffekt die ganze Sache durch den Herrn aus seinem marxistischen Blickfeld argumentiert, warum die Friedensbewegung jetzt kaputt ist. Es ist dem grünen Milieu und der Tageszeitung Taz sehr stark entfremdet, weil gerade diese, wie auch die Grüne Böll-Stiftung, einen besonders aggressiven Anti-Putin-Kurs fährt. Der Hintergrund der grünen Ukraine-Unterstützung besteht in klassenpolitischen Fragen. Also politische Uneinigkeit, ein weiterer Punkt. Und Parteipolitik der Grünen, ein weiterer Punkt, der die Friedensbewegung kaputt gemacht hat. Ja, dann kamen ja die Montagsmahnwachen auf und YouTube-Filme und Bilder von Rednerinnen und Rednern der Montagsmahnwachen zeigten das bunte Sammelsurium an Meinungen, die hier grassierten. Selbstständige oder Freiberufler mit überdurchschnittlichem Bildungsstand, der jedoch geringer ist als bei anderen sozialen Bewegungen, dominierten die Bewegung, die allerdings auch viele prekarisierte Anhänger und Opfer des ab 2005 herrschenden Hartz-IV-Arbeitslosenregimes anzog. Das heißt, es war auch keine Bewegung mehr der klassischen Arbeiter gegen das Bildungsbürgertum, eine weitere Zersplitterung. Finde ich ein ganz interessantes Bild, wo ich dem nicht so allen unterschreiben würde, was er sonst noch so an Ansichten hat. Er beschreibt halt, wie die ganze Friedensbewegung immer zersplitterter wurde, zwar neue politische Strömungen reingekommen sind, aber dass quasi ja, das antikapitalistische, marxistische Bild immer weiter verwässert hat und halt so für viele Leute weniger attraktiv gemacht hat. Ein weiterer Punkt waren halt die ganzen Abhörskandale, NSA und Assange und diese ganze Bewegung, dass das nochmal zu einer weiteren Zersplitterung geführt hat, sodass einfach keine richtige einheitliche Front mehr da war, um diese Friedensbewegung tragen zu können. Den offiziellen Medien, aber auch den Liberalen und Linken war es ein leichtes, die Montagsmahnwachen als bloße Zusammenkünfte von paranoiden Aluhutträgern, Verschwörungstheoretikern, Querfrontlern, Anti-Amerikanern und Antisemiten zu bezeichnen und die durchaus vorhandenen berechtigten Anliegen und den dort aufflackernden kritischen Geist wie die hohe Sensibilität gegenüber gesellschaftlicher Herrschaft zu verschweigen. In unterschiedlichster Weise hat sich linkes Denken bereits vorher desavouiert, in Form eines realsozialistischen Anachronismus oder eines eurozentrischen Bellizismus, mittelschichtszentrierter Identitätspolitik und anderen Formen der Zerstörung der kritischen Vernunft. Kritische Vernunft, böses Wort. Weite Teile der affirmativen Parteilinken setzten auf Regierungsbeteiligungen und NATO-Treue und werden darin unterstützt von sich linksradikal oder antifaschistisch fühlenden, tatsächlich aber staatsschutztreuen Denunzianten außerparlamentarischer Aufbrüche, wie besonders gut während der Corona-Pandemie zu beobachten. Ja, Corona hat nochmal zu einer weiteren Zersplitterung geführt, weil, ja, also wie gesagt, einfach nur ein ganz interessante Analyse aus einem anderen politischen Lager, warum die Friedensbewegung sich zersplittert hat. Teilweise richtig, aber generell ist es im Endeffekt so, dass ja, die Politikerkaste des derzeit herrschenden Mainstreams halt ihr Ding durchziehen will, seien es wirtschaftliche oder ideologische Interessen, die sie durchdrücken wollen. Und ja, wie wir es vorhin schon hatten, ne? Jeder, den ich nicht mag, ist Hitler. Und ja, ich würde sagen, die Friedensbewegung hat nicht mehr sehr viel ja, Substanz. Sie ist zersplittert, sie wird denunziert. Und wenn man für den Frieden ist, dann hat man ja nur alternative Motive, weil Frieden an sich ist ja kein Wert, mit dem man hausieren gehen kann, oder? Gab es denn Ostermärsche? Sehr schade. Ach ja, das hatten wir auch. Ostermärsche sollten ja sich konsequent nicht für den Frieden, sondern gegen Russland positionieren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ja, alles klar. Ja, wahrscheinlich einer von der Kirche. Ja, ich meine, damit werden einfach nur Leute demotiviert, die sich vielleicht dafür einsetzen wollen würden, weil Frieden ist ein hehres Ziel. Ja, ich bin für den Frieden. Ja, auch ein zum Nachteil von einer Partei geschlossener Friedensvertrag ist besser, als dass das Morden weitergeht. Das ist eine Grundansicht von mir. Der diplomatische Prozess müsste gestärkt werden, aber ja, schade, schade, schade. Friedensbewegung ist tot. Schade. Lang lebe die Friedensbewegung. Ja, wenn man jetzt eine Demonstration in Berlin macht, das ist hier das Berliner Versammlungsgesetz vom Februar 2021. Und da drin heißt es unter Paragraph 7 Rechte der Versammlungsleitung. Im vierten Absatz, die Versammlungsleitung darf Personen, die die Ordnung der Versammlung erheblich stören, aus der Versammlung ausschließen. Wer aus der Versammlung ausgeschlossen ist, hat sich unverzüglich zu entfernen. Und das ist natürlich ein bisschen drollig, dass dann jetzt irgendwie die Leute irgendwen da ausschließen können und sagen können, hier, geh mal weg oder so. Und dann muss das nachher einer umsetzen. Stelle ich mir. Ja, aber die Polizei doch schon mal nicht mehr, oder was? Stell dir vor, J.K. Rowling geht zum Christopher Street Day in Berlin. Das geht ja auch nicht. Ja, oder stell dir vor, irgendwer geht zum Christopher Street Day, der vielleicht Transkram nicht so gut findet oder so. Oder jemand geht auf eine Demo, um von der zu berichten. Zum Beispiel so eine Demo hier. Genau. War nämlich gestern in Berlin wieder so weit. Die Palästinenser haben mal wieder ihre jährliche... Ja, nicht nur in Berlin, steht ja auch schon in der Überschrift. Ja, nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin halt. Und davon gibt es halt auch die Bilder und dort wurden Worte gesagt, die ich hier nicht wiederholen möchte. Ja, also das Übliche, es wurde behauptet, es wäre eine genozidale Vernichtung im Gazastreifen, die Israel ausruft. Ja, ich möchte es eigentlich nicht vorlesen, was da steht. Wirklich nicht. Der Timo Lokoschot sagt, hoffentlich erkennt die Innenministerin das Problem und macht es zu einer ihrer Prioritäten. Wer die Regenbogenflagge hisst, gibt damit auch ein Versprechen ab und sollte sich nichts vormachen, was Leute, die Jude rufen, von LGBT-Rechten halten. Spoiler, nicht viel. Und Pressevertreter sind angegriffen worden, Tritte, Schläge, Stöße gegen die Kamera. Dann hat die Leitung der Demo versucht, gewisse Journalisten aus der Demo auszuschließen. Und am Ende hat die Polizei dann die Journalisten zum eigenen Schutz von der Demo entfernt. Alles, was da gerufen worden ist, würde deutsche Mitbürger halt zumindest vor den Kadi und hohe Geldstrafen kosten. Wie viele Leute waren denn da? Was für Worte hat denn Nancy Faeser gefunden? Ich hoffe, klare Worte, die auch genau benennen, wo das Problem liegt. Lass uns mal schauen. Für Judenfeindlichkeit gibt es in unserer Gesellschaft keinen Platz. Hier muss der Rechtsstaat konsequent handeln. An antisemitische Beschimpfungen dürfen wir uns niemals gewöhnen, egal von wo und von wem sie kommen. Schön rausgewieselt, Nancy. Warum nennst du das Kind nicht beim Namen? Ich finde, bei so einer, wenn was so ausartet, dass solche Sachen, wie ich sie da gelesen habe, auf Deutschlands Straßen gerufen werden, könnte man ruhig sagen, wer das ist. Und da müsste man nicht sich heimlich hinter, egal von wo und von wem. Weil wir wissen, wie dein Egal von wo und von wem aussieht. Morgen gibst du nämlich einfach wieder 10 Millionen mehr für den Kampf gegen rechts frei und lässt dich dafür feiern. Und diese Menschen, die da demonstriert haben, die werden es nächstes Jahr einfach wieder tun und sie werden die gleichen Sachen rufen. Und es wird einen scheiß Unterschied machen, was du getan hast, Nancy. Wie viele sind das denn, die da demonstrieren? Was war das? Ich weiß gar nicht, was hatten die da? Stand da was? Ja, mehrere hundert, glaube ich, stand hier. Okay. 600 Menschen mit Palästina-Fahnen durch Kreuzberg und leugnen dabei offen das Existenzrecht Israels. Aggressiv grüllten sie Kindermörder Israel und griffen Journalisten an. Ja. Und da wundern wir uns noch, warum kaum jemand unserer Bundesregierung freiwillig Geld überweist, oder? Ist ja eigentlich klar, dass dem Laden keiner freiwillig Geld geben kann. Wusstet ihr, dass aber trotzdem die Möglichkeit besteht, dass sie praktisch einen Patreon haben, die Bundesregierung? Wusste das jemand von euch? Ja, wie war das bekannt? Von dem Lindner privat. Ja, man darf freiwillig Steuern zahlen, man darf dem Finanzamt gerne zu viel überweisen. Das kriegt man nur zurück, wenn man sich beschwert. Das ist ja Usus. Die Frage ist nur, wird da Schenkungssteuer fällig? Nee, der Witz, es gibt wirklich ein Konto, auf das du einzahlen kannst. Das ist das sogenannte Schuldentilgungskonto. Das heißt, wenn du ganz viel Geld hast oder zu viel oder so, kannst du ja, wir blenden jetzt die Bankverbindung ein für alle von euch, die schon ganz heiß drauf warten. Dann kannst du Geld aus deinem Konto auf das Schuldentilgungskonto der deutschen Bundesregierung überweisen. Und siehe da, das haben sogar Menschen getan, nur wie in der Überschrift schon angeteasert, sind es nicht so viele. Im vergangenen Jahr haben 236 Wohltäter insgesamt 63.988,54 € überwiesen. Die höchste Einzeleinzahlung lag bei 25.000 €. Ich glaube, die Idee dahinter, was sie zu überweisen, auf jeden Fall. Bis Ende März. 25.000 € auch noch more. Ende dieses Jahres gingen bereits 21.000, bis März dieses Jahres gingen bereits 21.226,91 € auf dem Konto ein. Aber im Februar nur 542. Da müsst ihr euch noch ein bisschen anstrengen. Und wir haben ja also den CDU-Politiker Matthias Hauer, der sich hier zum Verteidiger dieses Kontos aufschwingt und sagt, das wird stiefmütterlich behandelt. Wenn man auf der Seite des Finanzministeriums halt in dem Suchfeld eingibt, Schuldentilgungskonto, kriegt man einen Not-Found-Error. Das wird nicht ordentlich gesagt. Und der Herr, wie heißt er noch hier? Hauer. Der Herr Hauer sagt, wenn man da mehr Promotion machen würde, dann wird es sicher besser laufen. Und wenn mehr Leute sich entschließen, dem Staat ihr sauer verdientes Geld einfach so in den Rachen zu werfen, zusätzlich zu den Steuern, die sie sowieso schon zahlen. Wenn das die neue CDU unter Merz ist, dann viel Spaß, sag ich mal. Er sagt nämlich auch, er würde sich freuen, wenn man neben diesem Schuldentilgungskonto auch ein Klimakonto einrichten würde, wo dann Leute, die halt Greta mögen, Geld einzahlen können und nicht nur Leute, die Christian Lindner oder Olaf Scholz mögen. Tja, eine andere Aktion, die sich ja rege Beteiligung erfreut hat, war ja die Aktion von der von der Leyen, Gelder für ukrainische Flüchtlinge zu spenden. Da sind ja 10 Milliarden Euro rumgekommen. Nur mal zum Vergleich. Ja, kommen wir vom Raub zum Diebstahl, und zwar die Polizei Mittelfranken. Hat bei Twitter geschrieben, Samstagabend wurde in einer Gaststätte von einem Tisch ein Teil der Tischdekoration entwendet. Es handelt sich um ein Glas mit einer LED-Kerze. In dem Tisch befanden sich zum Essen 6 Personen. Wer von den Gästen für den Diebstahl verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden. Also in Mittelfranken, da ist ordentlich was los. Da ist die Welt noch in Ordnung. Bis auf das. LED-Kerze. Glas mit LED-Kerze. Aber es ist auch schön, dann unten drunter die Auflösung. Ja, der Täter hat mein Herz gewärmt. Ja, der Täter hat das zurückgebracht. Ach so, ich dachte, das wäre ein Spiel gewesen oder so. Nee, das ist kein Spiel, das ernst, Mammon. Ja. Das ist Verbrechen. Boah, ihr Steuergeld bei der Arbeit. Hat ja nur 2 Tage gedauert. Was für ein Ermittlungserfolg. Und der Herr Reichert ist geblockt. Und zwar von der Frau Strack-Zimmermann. Und er schreibt hier, liebe FDP, darf ich als Wähler untertätigst darum bitten, von der Abgeordneten Strack-Zimmermann wieder entblockt zu werden. Mich interessiert, was die Regierungspartei über die Ukraine denkt. Ich störe zukünftig auch nicht mehr mit kritischen Anmerkungen. Danke. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Du sagst, ja, gestört hat, oder was? Jo. Ja. Bei der Scheiße, die der Reichelt in letzter Zeit loslässt. Oh, ich habe den gesehen in so einer Diskussion. In so einer Zwei-Mann-Diskussion. One-on-one mit Moderator. Und der hat nur dazwischen gequatscht. Der war ultra nervig. Er erinnert mich an Michel Friedmann in seinen schlimmsten Zeiten. Ganz genau. Okay. Ich habe gerade da seine Bio. I'll be back. Ja, der macht doch jetzt sein eigenes Ding auf. Hat er doch schon angefangen. Okay. Ja. Klar. Er macht so seine eigene Bildzeitung mit Blackjack und Hutten. Oh, Schuh. Ja. Ich kann übrigens nichts sagen zu dem dem Bundesparteitag von der FDP. Ich habe mir nichts angeschaut. Also wirklich gar nichts. Überhaupt nicht damit beschäftigt. Morgen wieder die Analysten. Tritt er aus? Ist er jetzt endlich? Hat er es geschafft? ja, so ist es. Sonst vielleicht einer von euch irgendwas gesehen? Ich weiß nur, sie haben irgendwas verabschiedet mit schweren Waffen an die Ukraine. Es war FDP-Parteitag? Ja, und sie haben die Bier im Dingsbums-Typen da jetzt zum Generalsekretär gemacht, dem es jetzt mit Frauen nicht funktioniert hat. Probieren wir es jetzt mal mit anderen Diversen. Und der macht jetzt erstmal auch nicht so einen schlimmen Eindruck. Aber es wird bestimmt noch kommen. Auf jeden Fall haben sie sich als Beisitzer gewählt. Diese eine Dame hier bei mir aus Niedersachsen, die mal, als ich im Landtag war, beim Tag der offenen Tür und mich mit diesen Leuten von der Landeszentrale für politische Bildung unterhalten habe, dieses unsägliche Kontrabund oder wie sich das nannte, App, wo man irgendwelche angebliche Argumente gegen irgendwelche bösen Sachen da irgendwie sehen konnte. Die hat die da ganz herzlich umarmt. Weil das ja alles so toll ist. Und die ist jetzt im Bundesvorstand als Beisitzerin. Und die Chefin von den Julis, wo ich jetzt gelernt habe, dass die ehemalige Mitarbeiterin von Herrn oder Assistentin von Herrn Lindner ist wohl. Und so ist sie dann wahrscheinlich auf diese Position gekommen. Ja, die hat ja auch schon jede Menge Quatsch geredet, aus meiner Sicht. Und ist jetzt auch da im Vorstand. Also Qualität. Schwarz weiß war so ein alten Haus. Hm. Wohnt die da? Weiß man nicht, ne? Jo. Ja, nach 2 Jahren, nachdem er die ecuadorianische Botschaft verlassen hat und ja, in Untersuchungshaft sitzt, heißt es, glaube ich, sogar, ist jetzt im Endeffekt ein Gerichtsurteil erlassen worden, dass Julian Assange nach Amerika ausgeliefert werden darf. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von US-InformantInnen in Gefahr gebracht zu haben. 175 Jahre Haft drohen ihm in Amerika. Und ja, ich meine, überrascht, denke ich mal, niemanden, dass es jetzt so ausgegangen ist. Es gibt noch die Möglichkeit, dass er einen Ministerialbeschluss bekommt von der Innenministerin Priti Patel, dass sie sich für ihn einsetzt und sagt, nein, das können wir nicht machen aus Menschenrechtsgründen. Da rechnet, glaube ich, niemand mit, der Name Priti Patel ein Begriff ist. Und ja, der Protest von UN-Menschenrechtsvereinigungen, UN-Anti-Torture-Vereinigung, Reporter ohne Grenzen, ganz viele verschiedene andere Menschenrechtsorganisationen haben sich halt für den Assange eingesetzt. Ja, bringt alles nichts. Böse, böse, muss ausgeliefert werden. Stimmt das denn mit dem Diebstahl oder hatte der die Daten nicht geschickt bekommen zum größten Teil? Oder ist das falsch in Erinnerung? Ja, das ist ja sowieso Makulatur, weil die Sache ist ja im Prozess gegen Chelsea Manning schon aufgearbeitet worden und das, wofür Chelsea Manning ja verurteilt wurde, das wird dem Assange ja auch teilweise zu Last gelegt. Deswegen gibt es jetzt natürlich noch die juristische Möglichkeit in Amerika, da gerichtlich vorzugehen, aber wie aussichtsreich das ist, da schätze ich schwierig ein. Ja, es gibt noch eine letzte Frist bis zum 18. Mai, wo noch zusätzliche, bisher nicht vorgebrachte rechtliche Gründe eingelegt werden könnten, die die Auslieferung quasi verhindern könnten. Weil, ja, rein juristisch gesehen, ist das, was ihm vorgeworfen wird in Amerika, ein Hinderungsgrund für die Abschiebung nach Amerika gewesen, nach britischem Recht. Aber da wurden die Sachen halt so ausgelegt, wie sie ausgelegt wurden. Er hat ja in der amerikanischen Zivilgesellschaft nicht mehr sehr viele Unterstützer, nachdem, ich sag mal, ihm ja auch inoffiziell vorgeworfen wurde, dass er mit WikiLeaks dazu beigetragen hat, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Deswegen hat er sich da die Sympathien verspielt. Wisst ihr noch, wer Gamergate gelobt hat? Ich sehe da eindeutig eine Linie zu Trump. Übrigens, Le Breaking News, 58% für François Macron. So wie ja, das ist sogar das nächste Thema auch direkt. Ah, okay. Ja, also schade, dass wir nur so kurz über den Assange reden. Ne, ich denke mal, WikiLeaks und die ganze Thematik ist den meisten Leuten noch ein Begriff. Und ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum so hart gegen ihn vorgegangen wird, um Aktivisten, die sich halt ernsthaft mit solchen Sachen auseinandersetzen wollen, sprich Aufklärung von Geheimdienstarbeit, sprich ja, Korruptionsaufdeckung und eine Anlaufstelle für Whistleblower zu bieten, unabhängig von regierungsnahen Stellen, dass halt Sachen aufgeklärt werden können, die sonst einfach ja, unter den Teppich gekehrt werden. Das ist natürlich, spielt eine sehr große Rolle in diesem Fall. Eine Abschreckungswirkung gegen Aktivisten. Aktiviert euch bitte für die Hashtag richtigen politischen Angelegenheiten. Free Assange. Naja. Tja. Die Frankreich-Wahl hast du ja gerade schon erwähnt. Emmanuel Macron, nach ersten Hochrechnungen hat er die Stichwahl gewonnen und wird Präsident bleiben. 58% hast du gesagt, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen. Das ist ja tatsächlich weniger, als ich es jetzt erwartet habe. Das heißt ja, 42% hätten für Le Pen gestimmt. Was mich überrascht, relativ hoch. Okay. Aber Emmanuel Macron hat sich ja auch viele Freunde in Frankreich selber gemacht. 58,2% Emmanuel Macron, 41,8% Marine Le Pen. Ja, ich habe es ja in der Vergangenheit mal erwähnt, die politischen Parallelen zwischen Trump und Emmanuel Macron sind sehr frappierend da. Das geht wahrscheinlich einfach nur wegen der Sprachbarriere bei uns unter. Ich hatte mir ja mal den Spaß gemacht, eine Rede vom Trump neben eine Rede auf Englisch, die der Emmanuel Macron geführt hat, zu machen, und die haben quasi genau das Gleiche gesagt. Ja, aber gut. Frankreich war das nicht die einzige Wahl. Eine weitere Wahl, die jetzt nicht die wirklich größten Konsequenzen haben wird, aber die trotzdem eine Richtungswahl ist, ist die Wahl in Slowenien. Da tritt im Endeffekt der als rechtspopulistisch geltende Ministerpräsident Janez Janša gegen den, ich zitiere jetzt einfach mal, in dem politisch geteilten EU-Land wurde ein knappes Rennen zwischen der regierenden SDS-Partei des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Janez Janša und der grünliberalen Freiheitsbewegung des in den USA ausgebildeten Quereinsteigers Robert Golob erwartet. Also, wie viel positive Bemerkungen kann man noch dazu machen? Ja? Der grün-liberale Freiheitsbewegungsvertreter in den USA ausgebildet. Quereinsteiger. Okay. In den Umfragen lagen beide etwa gleich auf. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie es ausgegangen ist, aber ja, Slowenien hat ja auch einen gewissen freiheitlichen Kurs gefahren in der ganzen Corona-Angelegenheit, ist etwas europakritisch generell gewesen, und ich weiß jetzt nicht, wie die sich jetzt zu der Russland-Ukraine-Situation positioniert haben, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht will es ja irgendjemand googeln, wie die Wahl in Slowenien ausgegangen ist. Einfach nur so nebenbei. Frankreich-Wahl, wer hätte es gedacht, Macron hat gewonnen. In Slowenien, ja, vielleicht Robert Golob. Das Patriarchat hat sich wieder durchgesetzt auf ganzer Linie. Ich kann es ja mal kurz eingeben. Slowenische Wahl. Live-Recherche. Gute Wahlbeteiligung. Erzrutsch sieht für Freiheitsbewegung. Okay, also anscheinend der in den USA ausgebildete Quereinsteiger Robert Golob hat wohl gewonnen. Ja. Ist er im Global Leaders Programm? Ja, ein weiteres Thema, was in den Nachrichten kam, war ja die ja, der anstehende Verhandlungserfolg, oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, dass im Endeffekt ein Freihandelsabkommen mit Indien geschlossen werden soll. Ist ein wenig überraschend, weil Indien ja, ich sage jetzt mal, zwar ein wichtiger Handelspartner der EU ist. Wir haben mehr Direktinvestments in Indien, als wir es in Russland haben, obwohl wir von Russland ganz viele Rohstoffe bekommen. Indien ist ja auch immer ein etwas problematischer internationaler Partner, unter anderem, weil sie halt sehr russlandfreundlich sind, sehr starke wirtschaftliche Verwebungen mit Russland haben. Aktuell ist es ja auch so, dass die ganzen Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen, sage ich einfach mal vorsichtig. Teils, aber die wirtschaftlichen Sanktionen nicht, Währungsembargo auch nicht, Rohstoffembargo auch nicht. Ganz im Gegenteil, die haben ja quasi einen bilateralen Vertrag geschlossen, dass Rubel und indische Rupie direkt 1:1 konvertibel sind. Umso interessanter ist es halt zu sehen, dass wir jetzt als Europäer mit denen einen Freihandelsvertrag abschließen wollen. Es gibt sehr viele wirtschaftliche Interessen, wo die Inder uns diametral entgegenstehen. Einige politische habe ich gerade schon genannt. Aber gerade in den für die Europäische Union wichtigen Exportsektoren Autos, Weine und Milchprodukte, Molkereiprodukte, sind die Inder ja etwas auf dem Weltmarkt Konkurrent zu uns. Ja, denkt an die indischen Automobile beispielsweise, Tata, Mobile und sowas. Sieht man hier ja nicht. liegt daran, dass wir extrem hohe Tarife mit denen haben. Ja, Tariffs on goods such as wines and cars remain between 60 and 100%. Ja, 100% Tarif, wunderbar. Macht Spaß. Der Marktzugang von indischen Fachkräften für die Europäische Union ist extrem eingeschränkt. Die kriegen sehr schwierig Arbeitsvisas. Das war ja vor einigen Jahren noch anders, aber mittlerweile holen wir unsere Fachkräfte lieber woanders her, sage ich mal ganz vorsichtig. Und indische Agrarprodukte werden auch immer wieder auf Einfuhrverbotslisten gesetzt, weil es da um die Einfuhr von Insekten geht, die es in der Europäischen Union nicht gibt, oder weil irgendwelche Pestizide benutzt werden, die es nicht gibt. Wir exportieren keine Rüstungsgüter nach Indien oder nur sehr wenig Rüstungsgüter, weil die halt hauptsächlich russische Rüstungsgüter kaufen. Und so gibt es halt einige Sachen, wie gesagt, wo wir der indischen Wirtschaftspolitik diametral entgegenstehen. Die haben auch in britischer Tradition einen extrem abgeschotteten, fast schon zunftmäßigen Markt für bestimmte Fachkräfte wie im juristischen Sektor und im Finanzsektor, dass da halt europäische Großkonzerne Schwierigkeiten haben, indische Firmen aufzukaufen, beziehungsweise europäische Berater nach Indien zu versenden, um dort zu beraten. Ihr wisst, was ich meine. Das ganze Patentrecht ist auch noch ein Krisenherd, weil Indien ja dafür bekannt ist, dass sie beispielsweise auf dem Chemie- und auf dem Pharmamarkt sehr große Kapazitäten haben und sehr günstig produzieren können, und wir als Europa natürlich immer auf die ganzen Patente sehr viel pochen und solche Tricks wie beispielsweise, nehmen wir einfach mal den Musikmarkt. Ja, ihr kennt ja das Phänomen, dass von einer Band mal wieder ein Best-of-Album rausgebracht wird. Und das liegt nicht daran, dass sie gerade wieder berühmt, bekannt, beliebt sind, sondern es liegt im Endeffekt daran, wenn eine gewisse Zeit lang keine Neuveröffentlichung rauskommt, dann läuft halt der Patentschutz raus. Und dann kann man nicht mehr die Rechte ausnutzen. Solche Spielereien hat Indien sich immer verwehrt. Und bis vor ein paar Monaten war das auch im Endeffekt der Status quo der ganzen Verhandlungen, dass alle gesagt haben, ja, das sind im Endeffekt die Punkte, die ich gerade genannt habe. Da kommen wir einfach nicht auf einen grünen Zweig. Ein Freihandelsabkommen würde ja das alles zur Makulatur erklären. Gleichzeitig haben wir ja Freihandelsverhandlungen mit anderen Wirtschaftsregionen. Da gibt es ja den Transatlantic Trade and Investment Partnership, dann Trans-Pacific Partnership und das, wer kennt es nicht, Regional Comprehensive Economic Partnership. Ja, das sind halt Freihandelsverträge mit Amerika, mit Asien und mit ehemaligen Sowjetstaaten. Und in diesen ganzen Freihandelsverträgen stehen halt auch Marktausschlusskriterien gegenüber Indien drin, dass man quasi mit Amerika Freihandel treibt, um halt auch dem in Anführungszeichen Konkurrenten Indien den Marktzugang zu erschweren. Deswegen war ich halt wirklich sehr überrascht, wo die von der Leyen halt bei einem Durchbruch von den Freihandelsvertragsverhandlungen mit Indien gesprochen hat. Gerade vor dem Hintergrund der ganzen Ukraine- und Russland-Krise, wo halt Indien sich an die ganzen Sanktionen nicht hält, ist es eine für mich sehr überraschende Meldung. Und es gibt halt sehr wenige offizielle Dokumente, wo man mal nachlesen kann, was ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Verhandlungen. Ich habe jetzt was von über ein Jahr alten eingereicht, was die ganze indische Perspektive nochmal darstellt, weil die Verhandlungen laufen halt schon seit 5, 6, 7 Jahren und sind immer an den von mir gerade genannten Gründen gescheitert. Und ich sehe da auch nicht unbedingt viel Spielraum, ja, weil wir werden als Europa nicht auf den Patentschutz verzichten. Wir werden nicht unsere Dominanz bei den Auto- und Spezialmarken wie Weinen und Molkereidingern irgendwie aufgeben werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn da offizielle Dokumente rauskommen. Ich war einfach nur absolut überrascht, dass die von der Leyen da strahlend vor die Kameras getreten ist und hat gesagt, wir haben einen Durchbruch erzielt. Mal schauen. Indien schmiedet ja gerade eher eine Allianz mit China und Russland gegen diese ganzen transatlantischen Bündnisse, die wir gerade haben. Nicht unbedingt gegen, aber wie gesagt, als Alternative dazu. Ja, Indien profitiert ja derzeit auch von der Ukraine-Krise, kann man ja gar nicht anders sagen, ja, weil die günstig an Rohstoffe drankommen, an die normalerweise nicht drankommen würden, weil wir den Markt leer kaufen. Hatte ich ja berichtet, gerade die ganzen Öllieferungen und sowas. Ja, die können das gerade mit einem Discount von 30% von Russland einkaufen. Das heißt, deren energiepolitische Situation hat sich ziemlich entspannt. Einfach eine sehr seltsame Meldung, dass wir angeblich da Fortschritte erzielt haben. Bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir denen ja irgendwelche riesigen Versprechungen gemacht, die vor der Ukraine-Krise politisch überhaupt nicht denkbar wären. Aber ich habe dazu leider noch nichts gefunden. Wenn ich was finde, sage ich Bescheid. Ja, apropos Ukraine. Hier habe ich mal eine Karte aufgetan und dachte mir, ich bringe die mal mit. Über die Radioaktivität, die von Tschernobyl angeblich ausgeht. Ja, sieht man ja nicht auf der Karte, dass das ziemlich sicher von da ausgeht. Und wie sich das so übers Land verteilt. Wie viel, ich nehme an, Becquerel oder was da an der Seite angezeigt werden. Kann ich nicht genau lesen. So sieht das eben aus. Ja, Mikrosievert sind das da auf der Seite. Mikrosievert okay. Pro Stunde. Ja, so ist die Verteilung da. Das ist, glaube ich, rechts oben ist doch die Donbass-Region, meine ich, ne? Ja, die ist eher im Osten. Also das müsste so direkt an der Grenze mehr oder weniger dazu liegen. Aber die Weißrussen freuen sich sicher nicht über den Bereich da im Norden. Ja, da müsste man sich jetzt auskennen, wie hoch diese Sachen sind, aber da habe ich keine Ahnung von. Also im Artikel stand, dass das irgendwie bis 100 oder sowas hochgeht und normal in Deutschland wäre irgendwie 0,2 ist irgendwie das höchste und 0,06 ist irgendwie das niedrigste oder so. Ja, auf jeden Fall wurde ja schon häufiger gemunkelt, der Tesla hätte Elektrizität per Luft übertragen oder so, eben drahtlos. Und das Militär, der Amerikaner zeigt ja mal, dass das angeblich tatsächlich möglich ist. Allerdings ist das doch ein bisschen komplizierter von den Umsetzungen und so weiter, als da bisher, glaube ich, gedacht wurde in der ESO-Szene. Ja, die übertragen über rund 1 Kilometer irgendwie 1,5 Kilowatt, glaube ich, waren es. Das ist natürlich auch nicht so viel, ne? Aber immerhin haben sie es mal geschafft und es geht vor allen Dingen darum, angeblich Truppen eben von oben zu versorgen oder aus dem All oder aus der Entfernung halt mit Energie. Ja, das könnte die Nachschubprobleme verringern und so weiter, haben sie gesagt. Mikrowellen machen die das. Das erinnert mich so an SimCity. Ja, die setzen das Ganze erst um in Mikrowellen auf Gigahertz-Niveau und dann auf anderen Seite über eine Diode wieder zurück und so weiter. Ist alles ganz schön tricky. Kennt das noch bei SimCity? Von Verlust habe ich jetzt nichts gelesen. Gab es auch immer diese, wenn du irgendwie so 4 Jahre hattest, konntest du diese Mikrowellenkraftwerke freischalten. Irgendwie, die waren dann ökologisch besser als die Atomkraftwerke. Ach so. Ja, Wellen können ganz tolle Sachen machen. Ja. Weitere Energiemeldung oder finanzielle Meldung. Hatte ich ja darüber berichtet, dass die EU-Kommission ein Memorandum rausgegeben hatte, dass alle Leute davor warnten, nein, das ist aber ganz böse. Ihr dürft auf gar keinen Fall die Sanktionen aufweichen, indem ihr ein Konto bei der Gazprom-Bank macht und dann auf die russischen Forderungen eingeht, um das Gas in Rubel zu zahlen. Da gab es jetzt eine 180-Grad-Drehung. Kann man nicht anders sagen. Für EU-Unternehmen soll es weiter möglich sein, für russisches Gas zu zahlen, ohne dabei gegen EU-Recht zu verstoßen. Dies bestätigte die EU-Kommission. Grundsätzlich sieht das Dekret vor, dass Kunden in westlichen und von Moskau sogenannten unfreundlichen Staaten ein Konto bei der Gazprom-Bank haben müssen. Dann können Sie das Gas wie bisher in Euro oder Dollar bezahlen. Die Bank konvertiert den Betrag in Rubel, kauft die Währung an der Moskauer Börse und überweist das Geld dann an Gazprom. Wie ich es euch schon berichtet hatte. Nur 180 Grad gedreht, dass man das auf gar keinen Fall machen darf und böse, böse. Weil das ist ja das, was wir de facto derzeit machen. Ja, interessant. 180 Grad Drehung, kann man wirklich nicht anders nennen. Diese Woche Hü, diese Woche Hand. Ja, wo wir bald weniger Gas von bekommen werden, ist aus Holland. Holland ist ja tatsächlich ein sehr wichtiges Land in dem ganzen Gashandel. Es ist im Endeffekt so, dass sehr viele Pipelines in Holland zusammenfließen, dass die LNG-Terminals haben, die derzeit auch schon laufen, aber die haben ja auch eins der größten Gasfelder in Groningen, die haben auch Fracking-Anlagen und so weiter. Es war früher eins der größten Gasfelder in Europa tatsächlich, mit der meisten Förderkapazität. Bis vor ein paar Jahren haben wir noch 30 Millionen Kubikmeter Gas dort pro Tag rausbekommen. Pro Jahr rausbekommen, was relativ viel ist. Ja, verglichen dazu die gesamte Kapazität von Flüssiggas von Holland, was die meisten Terminals in Europa hat, sind 12 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Also allein dieses Gasfeld hat dreimal so viel, wie per Schiff importiert werden kann, nach Holland importiert. Und Holland ist eines der größten Importländer, was das Liquid Natural Gas angeht. Da werden die Kapazitäten natürlich sehr stark ausgebaut. Die können derzeit 12 werden. Ende des Jahres 16 Millionen Kubikmeter importieren können. Dann werden die noch ein paar von diesen schwimmenden Anlagen sich holen, über die ich auch berichtet habe. Eine von diesen schwimmenden Anlagen kann nochmal 4 bis 5 Millionen Kubik pro Jahr liefern. Allerdings mit Schwierigkeiten und teuer, teuer, teuer. Und einfach nur interessant. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass wir sowieso schon Versorgungsengpässe haben mit den Lieferungen, die aus Russland kommen, weil wir ja unsere Gasspeicher füllen müssen für den Winter, weil im Winter der Verbrauch sehr viel höher ist, als wir just in time einfach liefern können. Und da gab es jetzt im Endeffekt politische Entscheidungen, das runterzudrosseln von, wie gesagt, 30 auf 1,5. Also fehlen rechnerisch 29. Die bauen aus nochmal 9. Also negativ 20. Ja, die Gaskrise verschärft sich europaweit. Weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich war ja noch relativ hoffnungsvoll, weil ich gemerkt habe, wie schnell man die Kapazitäten mit den Liquid Natural Gas Dingern kurzfristig hochfahren kann durch diese schwimmenden Anlagen. Aber ja, das wird natürlich durch solche Zahlen direkt wieder Makulatur. Da fehlt einfach einiges. Ich weiß echt nicht, wie die sich das vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, das sind die ganzen Bürger in der Zange, aber jeden Einzelnen so. Tja, ja. Ja. Die Karte mit den Ländern, die Verschuldungskrisen haben, die hatte nicht funktioniert. Das hat der Archivlink nicht funktioniert, hast du gesagt, Chris, ne? Dann sage ich kurz was dazu. Es geht um die Thematik Auslandsverschuldung und Probleme bei der Rückzahlung von Auslandsverschuldung. Da haben wir im Normalfall ungefähr ein Drittel aller souveränen Staaten, die Zahlungsschwierigkeiten haben durch wirtschaftliche Probleme. Es ist normalerweise Usus, dass gesagt wird, okay, wir machen entweder eine Long-Term Refinancing Operation, das heißt, die Schulden werden einfach gestreckt, es wird auf Zinsen verzichtet, es wird ein Teil der Schulden erlassen. Das ist auch, da gibt es ja der Internationale Währungsfonds, ist ja da immer sehr stark involviert. Da wird ja im Endeffekt gesagt, gut, wir nehmen Einfluss auf die Politik im Land und helfen denen, ihre Regeln dahingehend zu verändern, dass sie kreditwürdiger werden. Dafür werden ihnen einen Teil der Schulden erlassen. Das ist ja normalerweise das Prozedere. Und es gibt da sehr viele Regeln, wie solche Auslandsschulden zustande kommen. Da gibt es einen Primärmarkt, einen Sekundärmarkt, da gibt es ganz viele Derivate, die damit im Zusammenhang stehen. Und an sich ist, gibt es ganz viele Instrumente, um mit Staatsschulden, die nicht akkurat bedient werden können, umzugehen. Allerdings haben wir gerade mit Russland die Sondersituation, dass die ja ihre Schulden bezahlen könnten. Allerdings das Geld, was sie auf den Konten haben, um die Schulden zu bezahlen, das ist ja eingefroren und die dürfen das Geld nicht bezahlen. Das ist ja die Sondersituation an der ganzen Sache. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem weitere Umgehungsmöglichkeiten gibt. Ja, eine Sache wäre beispielsweise, dass man sagt, okay, wenn es gibt ja den Sekundärmarkt, wo die Sachen gehandelt werden. Der ist ja nicht in allen Ländern sanktioniert. Stichwort Indien beispielsweise. Da könnten die Inder ja sagen, okay, wenn die nur noch auf 50% Indexwert sind, dann lohnt es sich ja vielleicht, die zu kaufen von den amerikanischen Investoren, weil wir können ja die Rupien gegen die Rubel tauschen und kriegen quasi 100% für 50% des Abschlages plus die Fremdwährungsgebühren, die man dann noch zahlen muss. US-Dollar und indische Rupie ist ja 100% konvertibel, da gibt es ja gar keine Sanktionen. Das wäre ein sehr einfacher Weg, das Ganze zu umgehen. Aber die Russen können ja auch selber ein paar Tricks machen. Was sie zum Beispiel gemacht haben, die haben, es geht jetzt im Endeffekt um eine konkrete Tranche, die am 4. April hätte bezahlt werden müssen, aber nicht bezahlt werden konnte, weil das Geld auf dem Konto eingefroren war. Die haben weiterhin 30 Tage Zeit, das zu bezahlen, weil das einfach im System vorgesehen ist. Das ist eine zulässige Zahlungsfrist, bis es halt als nicht bezahlt gilt. Wir haben die Zeit im Endeffekt genutzt und haben schon 72% der Schulden einfach zurückgekauft mit dem Discount, den ich gerade genannt habe. Ja, das heißt, die haben quasi sich 72% zu 50% des Kurswertes sich selber entschulden können. Und da haben wir jetzt noch 26%, die im Markt sind, die mit denen irgendwie umgegangen werden muss. Jetzt kann man natürlich sagen, es wird ja keiner gezwungen, diese Anleihen zu verkaufen. Das heißt, man kann einfach auf den Anleihen sitzen bleiben, wenn man Russland auflaufen lassen will. Und das hätte dann zur Folge, dass die Russen die Schulden bei einem nicht bezahlen werden können. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, man klagt das Geld ein. Und die andere Variante ist, man kann ja Versicherungen auf Zahlungsausfall abschließen. Ja, sogenannte Collateralized Debt Obligations. Ja, und oder Credit Default Swaps. Ja, es gibt Versicherungen, die sagen, okay, wenn Russland nicht zahlt, dann kriegst du das Geld von uns. Eine ganz einfache Versicherung. Das ist ein ganz normale Finanzmarktinstrumente und Derivate und tatsächlich werden solche Sachen teilweise sogar über der aktuellen Marktliquidität gemacht. Das heißt, ich muss nicht mal diese Staatsanleihe besitzen, um diese Versicherung abschließen zu können. Ich kann quasi darauf spekulieren, dass es ausfällt und dann muss die Versicherung mich zahlen. So funktioniert das Finanzsystem. Allerdings ist da auch wieder das Problem, dass diese Rückzahlung auch von den aktuellen Sanktionen betroffen ist. Das heißt, diese ganzen Versicherungen, die auf diese Staatsanleihen getätigt wurden, die sind alle quasi wertlos, weil sie nicht eingefordert werden dürfen. Das heißt, eine weitere Unsicherheit im Markt. Ich habe ja schon gesagt, dass es ein extrem seltsamer Vorgang gewesen ist, das Auslandsvermögen von Russland einzufrieren. Das macht man nicht, weil das hat ganz viele Konsequenzen. Eine Konsequenz ist halt, ja, dass der Derivatemarkt rein theoretisch sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass es funktioniert, weil da muss es ja gewisse Regelungen für geben. Ja, und wenn das jetzt tatsächlich so kommt, dass bis zum 4. Mai da keine Lösung gefunden wird, die von den ganzen Anleihegläubigern akzeptiert wird, dass dann quasi vielleicht der gesamte Derivatemarkt zusammenbricht. Ja, dann das hat ja Auswirkungen auf den ganzen CDS-Markt. Ja, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Versicherung zweifelsfrei zahlt, vielleicht zahlt sie dann ja bei anderen Sachen nicht. Da muss ja nur ein Politiker eine Sanktion erlassen und auf einmal bricht der ganze Derivatemarkt zusammen. Ja, und wir reden hier von 649 Millionen US-Dollar, die da in dieser Tranche drin sind. Da gibt es ja noch andere Tranchen. Aber alleine auf diese 649 Millionen US-Dollar waren 6 Milliarden Derivate drauf. Ja, also das Zehnfache. Ich habe es ja gerade gesagt, man muss die Dinger nicht haben, um die Versicherung darauf abzuschließen. Also mal gucken, ob wir nächsten Monat eine Finanzkrise haben, weil die ganzen Investmentbanken ihre Counterparty-Risk nicht mehr managen können, weil der CDS-Markt zusammenbricht. Great Reset, sage ich nur. Wow. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ist ein lustiger Nebeneffekt dieser ganzen Sanktionssache, weil es, wie gesagt, einfach eine absolut politische Situation ist. Russland hat genug Geld, das zu zahlen. Die dürfen es einfach noch nicht zahlen. Aber solche Kreditabsicherungsgeschäfte sind in Deutschland gar nicht legal, oder wie ist das? Natürlich sind die legal. Ja. Ja. Da gibt es bestimmte Kriterien für. Ja, ich meine, du kannst doch nicht auf einen Hausbrand vom Nachbarn eine Versicherung abschließen oder so. Ja, es gibt Securities und Fonds, in die man da investieren kann, aber explizit ins Haus vom Nachbarn nicht. Aber in, ja, da gibt es auch Instrumente für. Ne, die Banken haben da beispielsweise dann das Risiko, die haben die Immobilie als Sicherheit und die können dieses Risiko auslagern, indem die sagen, okay, wir machen einen Mortgage-Backed Security Fonds und da sammeln wir halt die ganzen Immobiliensicherheiten und sollte es dann einen Zahlungsausfall geben, dann haben wir nicht das Risiko in der Bankbilanz, sondern halt dieser Fonds leidet darunter. Allerdings wird das natürlich mit einem Abschlag an diese Fonds verkauft. Das heißt, wenn der Kredit zurückbezahlt wird, haben die da wieder einen Gewinn daraus. So funktioniert das Geschäft. Ja. Da hatten wir ja auch schon eine Krise mit. So ist ja dieser ganze Subprime-Markt auseinandergebrochen. Ja, meine ich doch. Das ist doch so ein Instrument dafür, dass alles irgendwie dann sich beschleunigt und auseinanderfällt sozusagen. Ja, der Hintergedanke des Ganzen ist ja, das System, dass das eine stabilisierende Wirkung auf das System hätte, weil wenn die Banken das Risiko nicht in ihrer Bilanz haben, können die nicht umkippen, die sind ja systemrelevant und es ist halt besser, du hast eine Investmentfirma, die umkippt, wo halt nur reiche Privatinvestoren, teilweise auch institutionelle Anleger, IKB, sage ich nur, NordLB, investieren können, dass nur die einen Verlust dann haben. Und nicht die Banken direkt pleite gehen. Da wurde ja sogar argumentiert bei der Zulassungsbehörde, bei den jeweiligen Zulassungsbehörden, dass es ja eine marktstabilisierende Wirkung hätte. Eine Hedgefonds kommt ja von Hedging, heißt ja Risiko absichern. Ja, nur wenn man halt 10-mal so viel Risikoabsicherung macht, wie der Markt an Liquidität überhaupt zur Verfügung stellt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, so ähnlich bei der Nahrungsmittelspekulation. Ja, vielfaches Gehandel also, von dem, was eigentlich zur Verfügung steht. Das ist einfach nur ein gutes Beispiel jetzt mit dieser ganzen Sache. Weil es ist eine reine politische Sache, die könnten ihre Schulden zurückzahlen. Sie dürfen sie nur nicht zurückzahlen, weil das Geld auf dem Konto eingefroren ist, aus politischen Gründen. Das heißt, die ganzen Regeln, die ja in sich stimmig sind, eins baut auf dem anderen aus, ne, wenn der Markt einfach denkt, man kann sich nicht mehr auf die Regeln verlassen, dann bricht Chaos aus. Wie soll man es anders sagen? Ne, ganz platt ausgedrückt. Ne, deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Situation jetzt geklärt werden muss, weil im Endeffekt ist es nicht im Sinne des Marktes, in Anführungszeichen, Russland die Zahlungsunfähigkeit zu attestieren, weil dann halt dieser ganze Derivatemarkt zusammenbrechen würde. Nicht nur aufgrund das, was mit Russland zu tun hat, sondern weil es einfach ein riesiges Kontrahentenrisiko gibt, weil man sich einfach nicht mehr auf die Regeln verlassen kann. Mhm. Ja. Eine weitere interessante Angelegenheit, die nächstes Jahr auf uns zukommt. Das Lieferkettengesetz der Bundesregierung. Das wurde ja im Endeffekt vorletztes Jahr beschlossen, glaube ich. Es geht im Endeffekt darum, dass wir aus Menschenrechts- und umweltbezogenen Kriterien darauf achten müssen, wo kaufen unsere Firmen im Ausland ein. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Das heißt, wenn deine eigene Firma im Ausland direkt tätig ist, wenn du einen direkten Vertragspartner hast oder Zulieferer hast, dann müssen in allen diesen Bereichen muss quasi ein Controlling stattfinden. Das nennt sich hier Sorgfaltspflichten. Zu den Sorgfaltspflichten der Unternehmen gehören Einrichtung eines Risikomanagements und Durchführung einer Risikoanalyse. Also bis zur letzten Schraube des Autos muss man wissen, wurde das nach menschenrechtskonformen Kriterien und nach umweltkonformen Kriterien nach deutscher Lesart gefertigt. Ja, erinnert ihr euch noch an Foxconn und Apple, ne? die Netze da? Ja. Und so. Kommen ne? deswegen jetzt so Firmen wie Tesla und Intel nach Deutschland direkt oder wie? Ja, für die gilt das ja auch. Also es gilt für ab 1. Januar 2023 für Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten, ab Januar 2024 mit Unternehmen mindestens 1.000 Beschäftigten. Also so ziemlich jedes Industrieunternehmen, was eine Lieferkette aus dem Ausland hat, ist davon betroffen. So, Punkt. Man muss eine Grundsatzerklärung, quasi eine freiwillige Selbstverpflichtung der unternehmerischen Menschenrechtsstrategie vorlegen, nach deutscher Lesart. Man muss Präventionsmaßnahmen durchführen. Heißt, man muss, wenn man eine neue Information bekommt, kann ich von dem Schraubenhersteller aus Xinjiang nicht mehr, oder hier als Textilunternehmen kann ich keine Baumwolle mehr aus Xinjiang importieren, weil ich auf einmal merke, huch, die Uiguren sind ja in Lagern drin, dann muss ich einen weiteren Zulieferer haben. So, selbst wenn ich vorher dachte, da gibt es keine Menschenrechtsverletzungen, dann muss ich präventiv schon mal einen zweiten Lieferanten haben, weil wenn ich nur einen Lieferanten hätte, dann ja, reicht nicht aus. Da muss ich aktives Risikomanagement machen. Ne? Sofortige Ergreifung von Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Rechtsverstößen heißt, ich kann die Baumwolle nicht mehr importieren, weil, huch, da sind ja Uiguren in Lagern. Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, das heißt, ich muss es selber aktiv kontrollieren, aber ich muss auch quasi Whistleblowern eine Möglichkeit geben, mir diese Informationen zukommen zu lassen und nochmal, sofortige Ergreifung von Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Rechtsverstößen. Sobald sich jemand beschwert, muss ich handeln. Und ich muss vorsorglich schon handeln. Ne? Also nicht nur ein Lieferant, sondern zwei, drei, am besten mehr. Dokumentations- und Berichtspflicht für die Erfüllung von Sorgfaltspflichten. Klar, hatten wir ja vorhin auch schon beim DSM. Ne? Der Staat muss unterrichtet werden. Und ja, was macht der Staat selber? Ne? Der überprüft diese Berichte. Der macht Kontrollen bei den Unternehmen. Wenn Verstöße festgestellt wird, dann werden im Endeffekt auch Berater vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in die Unternehmen versendet, die dann die Geschäftstätigkeit übernehmen und diese Verstöße beseitigen und zukünftige Verstöße verhindern. Sehr interessant. Natürlich die Verhängung von Zwangs- und Bußgeldern bei minderschweren Fällen. Aber wenn jetzt einer von der Konkurrenz bei der Polizei anruft und sagt, du machst da was mit deiner Lieferkette falsch oder so. Ach nein, das deine Produktion ist wie Industriespionage, eine ganz böse Verschwörungstheorie. Sowas passiert doch nicht. Ohne Spionage. Ein Konkurrent dir was Böses will, das passiert doch. Ja, natürlich, es ist sehr anfällig, um ausgenutzt zu werden. Deswegen muss man ja aktives Risikomanagement machen und deswegen habe ich ja so drauf rumgehakt, nein, du darfst nicht nur einen Zulieferer haben, du musst dich präventiv darum kümmern, weil sobald du über dein eingerichtetes Beschwerdemanagement eine Sache bekommst, musst du es sofort abstellen, sonst schickt das Ministerium dir jemanden hin, der dann deinen Job für dich übernimmt. Ja. Klasse. So, und das Ganze ist natürlich super durchdacht, da geht es in diesem Artikel hier, unbekannte Lieferketten. Viele Unternehmen wissen offenbar nicht, mit wem sie Geschäfte machen. Best Price, sage ich nur. Ja, in der Vergangenheit ist es ja sowieso so gewesen, dass man gesagt hat, okay, der Preis entscheidet, die Qualität des Produktes ist relevant. Das ist ja sowieso eine Sache, die jetzt immer noch nicht funktioniert. Ja, Stichwort Qualitätskontrolle in China. Ausschussware, die ist ja weiterhin katastrophal. Gerade in Schwellenländern war die Industrieansiedlung der einschlägigen Gesetzgebung vielfach meilenweit voraus. Heißt, Hauptsache produzieren und ins Ausland exportieren. Ich will jetzt nicht nur einseitig auf China rumreiten, aber China hat da ja eine Vorbildfunktion ausgeführt. Ne? Ich meine, erinnert euch an den Smog in Shanghai und so? Gerade derzeit nicht, weil Corona-Lockdown, aber normalerweise kann man da gar nicht atmen, weil da so auf den Umweltschutz geachtet wird von den ganzen Fabriken. Sag ich mal zynisch. Und ja, da wurde mal eine Umfrage gemacht von SAPRO Research. Hat eine rege Beteiligung gefunden. 70% der befragten Unternehmen sind überzeugt, die Vorschriften einhalten zu können. Also die haben sehr viel Selbstvertrauen. Aber gleichzeitig können 60% nicht beurteilen, ob ihre direkten Lieferketten überhaupt, ihre direkten Lieferanten überhaupt Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einhalten. Also die sind wirklich sehr optimistisch. Ja. 70% sagen, wir können die Vorschriften einhalten, aber gleichzeitig können 60% nicht beurteilen, ob die Lieferanten das können. Ich habe es ja gerade gesagt. Die eigene Geschäftstätigkeit im Ausland, die Geschäftspartner und die Zulieferer. So steht es im Gesetz. Alles muss kontrolliert sein. Nicht nur, was bei dem Unternehmen passiert, auch was deine anderen Unternehmen machen. Doch viele Unternehmen wissen schlichtweg nicht, mit wem sie Geschäfte machen und verfügen daher auch nicht über aktuelle Daten. Warum? Beispielsweise, weil ja die Lieferanten das auch wissen. Beispielsweise, auch in Bezug von Waren aus China stellt man immer wieder fest, dass Lieferketten auf ein und denselben Produzenten zurückgehen. Und falls dieser ausfällt, auch alle vermuteten Alternativen nicht mehr verfügbar sind. Beispielsweise, du hast halt drei verschiedene Schraubenhersteller. Und da stellt sich fest, okay, das ist im Endeffekt das gleiche Unternehmen, was am gleichen Ort produziert, nur mit drei unterschiedlichen Namen. Oder vielleicht einer anderen Adresse, aber de facto produzieren die alle in der gleichen Fabrik mit genau den gleichen Uiguren. Sorry, ich will nicht zu sehr drauf rumreiten, aber es ist einfach so ein gutes Beispiel. Ja, also katastrophal, ab Januar nächsten Jahres ist einfach die Frage, kommen da die ganzen Manager vom Ministerium, die die ganze unternehmerische Tätigkeit überführen, oder brechen die Lieferketten komplett zusammen, weil die Unternehmen sagen, nee, wir können das nicht. Oder wird das Ganze mit diesen ESG-Kriterien erfüllt, dass halt die chinesischen oder thailändischen oder vietnamesischen Unternehmen ESG-zertifiziert werden und dann gibt es in ein paar Jahren einen Skandal, oh Gott, die Sachen wurden gar nicht alle eingehalten. Und wie gesagt, dann haften ja die deutschen Unternehmen für ihre Lieferanten. Die Lieferanten in China, die kriegen ja keine Strafe von uns. Die deutschen Unternehmen, die kriegen die Strafe von uns. Deswegen, die Lieferanten haben sehr wenige Interessen, sich diesen ganzen Sachen überhaupt zu unterwerfen. Gerade in der derzeitigen Situation, wo der Markt leergefegt ist, wo die ganzen Lieferketten sowieso aus logistischer Sicht unterbrochen sind und die Leute froh sind, dass sie Material überhaupt geliefert bekommen können. Ja, stellt euch mal vor, derzeit bei den Chips mit den Autoherstellern. Die können sich gerade nicht aussuchen, bei wem sie die Chips einkaufen. Naja, ab Januar ist es ja erst gesetzt. Sie haben noch ein paar Monate Zeit. Und 70% sind ja optimistisch, habt ihr gerade gehört. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja. Wir wollen jetzt auch wissen von ihren Zulieferern. Ich meine, die gehen ja nicht dahin und schnüffeln rum oder. Ja, das müssen sie aber machen. Lassen sich das bestätigen von denen. Allein wie sie das in den nächsten noch weiter bestätigen und so weiter. Das ja machen. Aber sind das so Zertifikate-Blödsinn oder sowas? Oder im derzeitigen Marktumfeld sind die Leute froh, dass sie überhaupt jemanden finden, der das liefern kann. Und nochmal, Vertragspartner und Zulieferer. Das heißt beispielsweise nicht nur die Fabrik, wo die Schrauben hergestellt werden, sondern auch das Unternehmen, was dir die Container zuschickt. Ja, heißt die LKW-Fahrer, die LKWs müssen Umweltstandards entsprechen, die Arbeitsverträge von denen müssen ordentlich sein von den Fahrern, die Schiffe müssen umweltverträglich sein, die ganzen Crews müssen ordentlich bezahlt werden. Ne, überprüft das mal als deutsches Industrieunternehmen. Viel Spaß. Ne? Ja, 70% sind zuversichtlich. Ne? Ja. Nächstes Thema, nächstes Glück. Hier heißt es, Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2. Ich lese mal ein bisschen raus vor. Die britische Regierung hat im April eine Studie veröffentlicht, der zufolge in die Atmosphäre entwichener Wasserstoff die Erderwärmung 11-mal schneller vorantreibt als eine gleiche Menge CO2. Das ist doppelt so viel wie zuvor gedacht. Die Berechnung wurde für einen Zeitraum von 100 Jahren durchgeführt, wobei eine Unsicherheit von 5%, ± 5% wohl bleibt. Und zwar ist das Problem, dass eben Wasserstoff immer noch nicht ganz gut zu fassen ist. Zwei neue Studien heißt es unter anderem, dass Wasserstoff zwar tatsächlich deutlich umweltfreundlicher ist als CO2, wenn er jedoch in die Atmosphäre eintritt, sind seine Auswirkungen auf die Erderwärmung deutlich dramatischer, eben 11-mal. Doch die Studien geben auch Hoffnung und beschreiben, dass es in den nächsten Jahren möglich sein müsste, das Entweichen von Wasserstoff fast vollständig zu verhindern. Bislang ist es noch ganz normal, dass bei der Nutzung von Wasserstoff ein gewisser Anteil in die Atmosphäre entweicht. Ja, und ich glaube, das ist immer noch, wenn das nicht praktisch richtig im Griff ist, dann ist das einfach eine saugefährliche Angelegenheit. Weil ich glaube, du brauchst irgendwie 3 oder 5% bloß an Wasserstoffanteil in der Luft, um ein richtig saugeiles, ja, explosives Misch zu haben. Moment. Hier steht ja auch drin, wie das gehen soll, nämlich quasi indirekt. Also dieser Wasserstoff an sich ist nicht das Problem, sondern dass der irgendwie reagiert mit irgendwas anderem, was normalerweise mit dem CO2 reagiert, und wenn das dann stattdessen, oder mit dem Methan reagiert, und wenn das dann stattdessen, weil das Methan ist halt eigentlich das Problem, und wenn das halt stattdessen mit dem Wasserstoff reagiert, dann reagiert es halt nicht mit dem Methan, und deswegen ist das Methan mehr, also es ist nicht direkt der Wasserstoff, es ist quasi indirekt der Wasserstoff, ist das Problem. Ja, es ist ein bisschen kompliziert hier, stimmt schon. Wenn Wasserstoff in die Atmosphäre entweicht, reagieren die Hydroxidradikale jedoch nicht mehr mit dem Methan, sondern mit dem Wasserstoff, und das Methan kann die Erderwärmung länger sehr schnell vorantreiben. Ja, bis zu 10% aller Wasserstoffs könnten in der Atmosphäre entweichen, und das, ja. Also wenn da was entweicht, wie gesagt, dann ist es halt schnell und explosiv. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr dabei, denke ich immer noch. Ja, ja, und ich meine, umweltschädlich und CO2-Ausstoß passiert ja auch nicht bei der Abkühlung, bei der Produktion für die ganzen Drucktanks und ja, bei den ganzen anderen Sachen. Was möglicherweise wirklich ein bisschen sicherer ist, ist so ein Öl, was wir mal gefunden haben, wo man auch das Wasserstoff drin staffen konnte, sozusagen, dass dann eben da nicht rauskam. Das Öl ist so ein bisschen, ja, muss eben immer mitschleppen, mal ist es mit und mal ohne Wasserstoff. Könnte man aber austauschen, praktisch wie normal wie normal Sprit oder so, einfach tanken, ne? Das finde ich schon nicht so schlecht. Ja, mal gucken, ob sich das dann durchsetzt vielleicht. Ja, oder Biosprit zum Beispiel aus Palmöl. Naja, erstmal das Mehl weg, jetzt ist Mehl wieder da, jetzt ist Reis weg. Öl ist immer noch Mangelware, Speiseöl, ne? Ja. Überall maximal 2 pro Haushalt, oder was steht da auf den Schildern? Ja, Palmöl, Palmfett. Wo ist er drin? Margarine, Schokolade, kakaohaltige Brotaufstriche, Eiscreme, Backwaren, Pizzen, Fertigprodukte, Tierfutter, Waschmittel, Seifen, Kosmetika, Kerzen, Schmierstoffe, Biosprit. Und so ziemlich in jedem Produkt, wo man Kakaofett, Butterfett, tierische Fette oder sonst was irgendwie ersetzen will, weil Palmfett einfach das günstigste ist. Ja. Wunderbar, mit einem Exportstopp für Palmöl will Indonesien als weltgrößter Produzent des begehrten pflanzlichen Rohstoffes Knappheit und steigende Preise im eigenen Land bekämpfen. Ja, weil Proteste, die Regierung steht kurz davor, gestürzt zu werden, weil die Preise so krass explodiert sind. Wollen sie den Leuten ein Palmöl zu essen geben oder was? Ja, der Punkt ist halt der, dass durch die Speiseölknappheit im Endeffekt die Nachfrage nach Palmöl halt auch angestiegen ist. Hm. Und wir zahlen halt mehr als die dafür vor Ort. Deswegen haben die ganzen Unternehmen das halt lieber exportiert. Das hat halt zu einer Knappheit im eigenen Land geführt, wo das halt traditionell natürlich sehr viel benutzt wird. Nicht nur, weil es billig ist, sondern weil es auch lokal hergestellt wird, also rein theoretisch noch billiger ist. Ja, aber wir haben im Endeffekt den Markt leer gekauft, wir in Anführungszeichen als Industrienationen, dass die selber nicht mehr vor Ort hatten. So einfach ist es. Ne? Und deswegen hat die Regierung gesagt, okay, bevor wir hier Revolution haben, machen wir mal einen Exportstopp, bis sich die Situation mal wieder ein bisschen normalisiert hat. Ja. Okay. Was wird wohl als nächstes knapp werden? Ja, und Indonesien als weltgrößter Produzent von Palmöl, wirklich mehr als 50% des gesamten Weltmarkts darf es produzieren, glaube ich sogar. Vielleicht annähernd 50%, aber halt wirklich massiv viel. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Es bricht alles so zusammen. Es ist echt nicht mehr lustig. Ja, aber was natürlich lustig ist, ist Recycling. Da hat man direkt ein gutes Gewissen, wenn man weiß, juhu, die Tragetasche, die wurde recycelt, und das T-Shirt, das ich anhabe, wurde recycelt und was auch immer. Ne? De facto ist es halt so, dass derzeit die Situation ist, dass maximal 9% vom Plastik, was industriell hergestellt wird, im gleichen Jahr nochmal recycelt wird. Ja, dann wurden jetzt, das ist ein Artikel, der mehrere Studien zusammenfasst, und Ja, lange Zeit ist es so gewesen, dass halt die Sachen nicht. In Amerika haben wir eine ähnliche Situation wie in Europa, was das angeht, dass halt gesagt wurde, okay, wir sammeln die Sachen, wir trennen die Sachen und dann recyceln wir die entweder vor Ort in unserem Land oder exportieren die in ein Land, wo wir es recyceln können. In Klammern oder einfach abladen können. Komma, manchmal sagen wir den Ländern nicht mehr, dass wir das da hinschicken, dann steht das da in den Containern in den Häfen rum. Klammer zu. Derzeit, es hat auch lange Zeit relativ gut funktioniert, allerdings hat sich ja was geändert. Vor 3 Jahren, 4 Jahren, 2018. But the game changed in 2018, when China enacted its National Third Policy, which banned the importation of dozens of types of solid waste and set contamination limits on recyclable materials. Ja, hatte ich auch schon mal darüber berichtet, was im Endeffekt gemacht wurde. Die Sachen wurden nach China exportiert und dann teilweise wurden sie in neue Produkte recycelt, aber das meiste wurde einfach irgendwo vergraben. Weil Sonst wird ja viel verbrannt, ne? sonst irgendwas, fehlendes Qualitätsmanagement. Ja, ne? 2018 haben die Chinesen gesagt, das machen wir nicht mehr mit. Dann wurden diese umgekehrten Lieferketten umgeleitet. Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam, Türkei, Ecuador, Philippinen, Bangladesch, Ghana, Kambodscha und Senegal. Die haben im Endeffekt quasi das dann am recycelten bzw. Recycling-Plastik angenommen, was China nicht mehr angenommen hat. Malaysia, Thailand und Vietnam haben schon wieder aufgehört, aus den gleichen Gründen wie China, weil die einfach gesagt haben, okay, wir haben einfach nicht die Kapazitäten, wir haben auch keine Orte mehr, wo wir es verbuddeln können, dass es nicht auffällt. Ich sage einfach mal, wie es ist. So dass jetzt im Endeffekt die Situation ist, wie gesagt, Europa und Amerika relativ ähnliche Zahlen. 50% wird einfach landfilled, also ja, kommt auf den Müllhaufen. 24% wird recycelt. Allerdings ist das nicht nur Plastik. Ja, da haben wir dann noch Glas, Metall, Papier und so weiter und so fort. 24% insgesamt werden recycelt von recycelbaren Materialien. Ja, 12% wird verbrannt, 9% wird kompostiert. Mit irgendwelchen chemischen Verfahren werden die Sachen aufgebrochen, dass sie dann, ja, nicht einfach nur rumliegen, sondern halt weniger Zu werden. tun. Ne? Und da natürlich dann auch hauptsächlich so Sachen wie Papier und weniger Plastik. Ne? Dann ist ja auch noch das Problem, dass nicht alles, was als recycelbar deklariert wird, wirklich recycelbar ist. Ja, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Wie recycelbar sind sie? Ja, ist es hochwertiges Plastik, woraus man beispielsweise Kleidungsstücke wiederherstellen kann? Oder was man tatsächlich upcyclen kann, für irgendwelche medizinischen Materialien benutzen kann oder sowas. Oder ist es gerade noch gut genug, um zu einer Plastiktüte recycelt zu werden, in Anführungszeichen, oder halt nicht. Also diese ganze Recycling-Thematik ist sehr problematisch. Auf allen Ebenen gibt es Probleme, weil wenn beim Mülltrennungsprozess, der allein schon im Haushalt passiert, Cross-Kontaminationen entstehen, die nicht so leicht aufzulösen sind. Das heißt, die nicht mal Industriesortieranlagen von selbst sortieren können. Da haben wir ja technologisch einen guten Fortschritt gemacht. Also die Materialtrennung funktioniert sehr gut, aber nicht hundertprozentig. Ja. Also das ganze Recycling-System ist im Endeffekt kaputt. War schon 2018 kaputt, wo aufgefallen ist, Moment mal, between 25 to 75% of all recyclable material in China was landfilled, obwohl gesagt wurde, das wurde recycelt. Da, die Zahlen kann man einfach wirklich nicht nachvollziehen. Mindestens ein Viertel von allem, was gesagt wurde, wurde recycelt, wurde einfach nur verbuddelt, bis zu 75%. Das kann man ja so ein bisschen nachvollziehen, anhand wie viel Plastikmaterial wird importiert, wie viel Plastik wird im Land hergestellt und wie viel Plastikmaterial wird wieder exportiert. Nur so kann man sich das ja zusammenreimen, weil kann man den offiziellen Zahlen glauben? bei so einem Thema anscheinend nicht. Also, ich hoffe, ihr habt ein gutes Gefühl, wenn ihr das nächste Mal eure Joghurtbecher ausspült und das in die gelbe Tonne werft. Ja. Ausspülen, ja, das ist wichtig, dass man den ausspült. Aber man soll ihn nicht spülen mit warmem Wasser, das ist dann Energieverschwendung. Hat der RND geschrieben, glaube ich. Ja, hier hat ein Bundesinstitut ausgerechnet, oder hier ist der Meinung, vermelden zu müssen, Bundesinstitut für Bau, dass die Wohnpreise in Deutschland wohl jetzt stagnieren. Menschen seien nicht mehr in der Lage, noch mehr Geld für Wohnraum zu zahlen, heißt es. Nach über einem Jahrzehnt könnte sich der Trend zu steigenden Wohnungspreisen in Deutschland, Metropolen und großen Städten umkehren. Von deutlich stagnierenden Elementen spricht das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Der Boom mit immer weiter steigenden Preisen für Miet- und Eigentumswohnungen in den Städten ist vorbei, heißt es. Ja, das ist jetzt eigentlich alles, was die Meldung hergibt. Die Menschen seien nicht mehr in der Lage und bereit, mehr zu bezahlen. Ziemlich viel zusammengekommen in den letzten Jahren. Der Geldbeutel wird enger. Die Nebenkosten steigen auch. Also ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine gute Begründung ist dafür, dass da die Preise am Markt sich nicht erhöhen oder sinken. Ein Experte der Deutschen Bank Research rechnet mit einem baldigen Ende des Preisanstiegs und so auch da. Womöglich bereits im Jahr 2024. Der Grund liege auch darin, dass professionelle Investoren künftig bei höheren Zinsen befeuert durch die Inflation wieder verstärkt auf Anleihen statt auf Immobilien setzen würden. Ja. Das ist das einzige Argument, was ich gelten lassen würde. Und als zweites Argument würde ich gelten lassen, der Markt ist einfach mittlerweile leergefegt. Ne? An Mietern jetzt oder an eigentlich doch nicht, oder? Alle Leute, so, die ja, das, ja, auch willig waren. Ja, und die Preise auch sind auch überall angestiegen bereits, dass da vielleicht nicht mehr viel möglich ist in nächster Zeit. Das kann ja auch noch sein. Ja, aber also das ist im Endeffekt so eine Meldung, da würde ich mal abwarten, ob das irgendwelche makroökonomischen Daten gibt, die das irgendwie stützen. Ich meine, Argumente kann man sich da viele aus den Fingern saugen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, durch Homeoffice haben viele Leute gemerkt, sie müssen ja gar nicht mehr nah am Büro wohnen und deswegen wohnen sie jetzt nicht mehr in Innenstadtlagen, sondern wollen wieder aufs Land rausziehen oder da, wie gesagt, da kann man sich viele Argumente zusammenreimen. Die Frage ist nur, wird das alles makroökonomisch bestätigt oder nicht? Und bei so einer Meldung würde ich einfach mal sagen, vielleicht ist das ja ein gutes Argument, um die letzten Leute, die sich nicht von ihrer Immobilie trennen wollen, zu sagen, verkauf jetzt mal schnell an die Immobilienfonds, bevor die Preise wieder sinken. Ja, komm, mach nochmal Kasse. Ja, also es ist gerade im Finanzsektor kommen solche Meldungen öfters mal. DB Research ist an sich relativ gut, was solche Sachen angeht. Ja, also die machen weniger solche Marketingmeldungen tatsächlich. Ja, du das erwähnt hast, okay, muss ich mal recherchieren, was sie da konkret geschrieben haben. Aber ich sehe das noch nicht, wenn das in 2-3 Monaten sich tatsächlich bewahrt. Ich sehe das auch nicht so wirklich, nee. Dann wird es interessant sein, was die wirklichen Gründe sind. Ja. Vielleicht, dass sich halt einige Investoren zu sehr übernommen haben mit ihren Marktaussichten, ja, weil im Endeffekt der ganze Preisanstieg ja jetzt schon eingepreist war. Das heißt, die Investoren, die erwarten auch die entsprechende Rendite und wenn sie sich dann halt nicht mehr realisieren lässt, dann suchen die sich natürlich andere Investitionsobjekte. Gerade die Inflation als Argument ist, okay, also die Inflation, deswegen steigen die Anleihen Zinssätze und das wird attraktiver für Investoren. Das stimmt auch, aber in einem hochinflationären Szenario, was steigt auch an Attraktivität für Investoren? Ja, Real Estate. Ja. Deswegen, ja, ich habe das auch gelesen, aber habe es ehrlich gesagt bis jetzt als Marketing-Sprech abgetan. Mal gucken. Vielleicht steckt ja wirklich was dahinter. Und wenn ein bisschen Luft rausgeht aus den überhöhten Immobilienpreisen, heißt das ja nur, dass sich irgendwelche Familien nicht mehr bis zum Kragen verschulden müssen, nur um sich Wohneigentum anzuschaffen. Das kann ja sogar was Gutes sein, wenn die Preise ein bisschen fallen. Ja, also ja, wenn die Berliner dann sich die komischen Ideen fallen lassen, dass sie eben alles enteignen müssten und so zum Beispiel, wäre ja auch in Ordnung. Ne? Ja gut, ich meine, wenn da wirklich Gesetzgebungen kommen dann und die Immobilienunternehmen enteignet werden oder damit rechnen müssen, enteignet zu werden, dann sind sie natürlich weniger attraktiv als Anlageobjekt. Also die Fondsanteile. Das ist natürlich logisch. Wenn du dein Geld da investierst und dann wird es dir enteignet, das ist dann natürlich keine gute Anlagemöglichkeit. Ja, die Firmen sind dann entschädigt worden. Das war nicht das Problem unbedingt. Die haben sogar mehr gekriegt, als sie bezahlt haben ursprünglich. Die Wohnung, wie war es in Berlin? Naja, komm, nächstes Thema. Ja, ein kurzes Thema. Koda gibt es ja auch noch. Polen. Ja, es gibt ja verschiedene Kaufprogramme auf EU-Ebene, wo große Kontingente quasi von der Europäischen Union bestellt wurden. Bezahlt werden sie natürlich nicht von der Europäischen Union, sondern von den Beitrittsländern, Mitgliedstaaten, beziehungsweise natürlich durch die Umlage, die die Staaten zahlen, die dementsprechend dann erhöht wird. Und Polen hat jetzt schon gesagt, okay, für die aktuelle Charge für 2022 nehmen wir ein Drittel weniger ab, weil wir brauchen es einfach nicht. Und ja, für das, was quasi fürs Jahr 2023 schon bestellt wurde, davon wollen wir jetzt auch nicht vorsorglich uns eindecken, sondern wollen das nur im Bedarfsfall dann anschauen. Das kauft der Lauterbach dann zur Not auch noch auf. Ja, das ist die Ansage der polnischen Regierung. Die Europäische Union sagt natürlich, die Member States are bound by contractual obligations. Aber wie gesagt, die Verträge wurden mit der Europäischen Union geschlossen und natürlich wird dann Polen was zugeteilt. Dementsprechend müssen die das über die Finanzierung der Europäischen Union dann bezahlen. Aber wenn Polen sagt, wir wollen das nicht, dann haben wir halt wieder so eine Situation, dass man sagt, Polen hält sich nicht an die Regeln der Europäischen Union, was ja auch nichts Neues ist, wird denen ja dauernd vorgeworfen. Ja, einfach eine interessante Meldung, weil es ja so ein bisschen dem gesamten Trend widerspricht, dass man halt sich vorsorglich mit dem medizinischen Material eindecken muss, damit nicht nochmal so eine Lage entsteht, wo man Hals über Kopf überteuerte Preise bezahlen muss, um sich kurzfristig einzudecken. Das war ja die Begründung, warum man gesagt hat, wir kaufen die Sachen für die nächsten Jahre. Ja, bitte sehr. Corona. Die Amis haben ein neues Hobby. Kröten lecken. Ich weiß nicht, gab's sowas Simpsons auch mal, dass der Homer an Kröte geleckt hat und dann ganz betörnt war oder so. Ja, also das läuft ein bisschen anders, die sonorische Wüstenkröte. Die ist schwer angesagt in den USA und wird dann auch gerne als Haustier gehalten, natürlich mittlerweile. Und da kann man am Kinn kraulen, ja, unterm Kinn so ein bisschen kraulen. Und dann spuckt die ihr Gift aus. Das ist so eine weiße Flüssigkeit. Eben diesen Krötenschleim. Ja, und den trocknet man dann wohl und dann kristallisiert er sich irgendwie und dann bröselt man das auf und raucht sich das. Kostet $800 oder irgendwie so in der Art. Ja, und da gehen die total ab drauf momentan. Und ich glaube, hier sind auch ein paar Biologen noch irgendwie genannt worden, die gesagt haben, sie machen sich Sorgen um die Art und so. Ja, ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber ist schon auch eine extreme Art davon, den Amis diesen Krötenschleim reinzuziehen. Ja, mich hat das sehr an Simpsons eben erinnert, an Homer Simpson, der ja auch mal den Krötenschleim geleckt hat, direkt von der Kröte natürlich runter. Boah. War das nicht auch so eine Sache, die in den 70er Jahren aufgekommen ist? Das ist unmöglich. Die haben auch alles bunt gesehen. The 70s are back. Ach ja. Aber die sind jetzt quasi in ihrem Bestand gefährdet. Die Krötenpopulation ist bedroht. Sterben die dadurch, dass sie den Schleim ausspucken? Werden die dann nicht extra machen, dann weiß ich nicht. Nein, sie befürchten dann irgendwas. Das ja, wahrscheinlich macht das Stress. Ne? Das ist ja wahrscheinlich so ein Abwehrmechanismus. Ja, genau. Und, ja. Wenn du jetzt das den ganzen Krötenstress, ja, dann werden die kolonial unterdrückt und dann Kröten Last Matter. Vielleicht quecken die auch zur falschen Zeit dann oder sowas. Ich weiß das nicht. Also er stand auch nicht zum Artikel, meine ich. Nur, dass sie sich da Sorgen machen. Aber Tierschützer machen sich immer schnell Sorgen. Das ist ja auch in Ordnung. Genau. Dann dezentralisiert Europa, geht in den Wald. Aber nicht zum Krötenlecken. Genau, nicht auf die Kröte treten. Lasst euch nicht weiß sein. Gendern. Macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nee, macht lieber ein paar Sachen, die ich nicht machen will. Das glaube ich besser. Lest Miete pro Kopf und Knicklicht. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Da fängt schon an. Was man denn lesen noch? Macht euch eine schöne Woche. Bis bald. Nächstes Mal will ich wieder ein Video gucken.